Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Omega Tau. Diese Episode ist mal wieder etwas, ja, wie soll ich sagen, theoretischer, konzeptioneller. Es geht um Komplexität und die Beherrschung von Komplexität, auch insbesondere im Zusammenspiel mit dem Menschen. Wir unterhalten uns dazu mit Henning Butz, der beschäftigt sich schon sein ganzes Leben lang mit Systems Engineering, war Jahre bzw. Jahrzehnte lang bei Airbus, da diverse Entwicklungsabteilungen geleitet, wird er uns gleich erzählen. Und ja, wir versuchen uns dem Thema dadurch zu nähern, dass wir ein paar Beispiele aus der Fliegerei und aus der Raumfahrt angucken, natürlich auch immer ein interessantes Thema für mich hier, und überlegen uns, was man tun kann, um die Komplexität in den Griff zu kriegen. Und ja, lasst euch einfach überraschen, ich finde es ein extrem spannendes Thema. Wie ihr ja wisst, gefällt es mir immer ganz gut, wenn man ein Thema sozusagen aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Wir haben hier zum einen eben die sozusagen eher theoretisch-konzeptionelle Sicht und dann zum anderen eben die Anwendungsbeispiele aus der Luftfahrt. Schöne Sache. Jo, und wie üblich geht's damit los, ihr wisst schon, ne? Ja, ich bin Henning Butz. Ich habe 25 Jahre ungefähr bei Airbus gearbeitet, im Flugzeugbau. Davor war ich 7 Jahre an der Hochschule und habe, weil ich Systemtechnik studiert habe, für die deutsche Industrie und auch für die Wissenschaft eine ganze Reihe von systemtechnischen Analysen und Gutachten gemacht. Wie gesagt, danach bin ich zu Airbus gegangen, MBB damals noch, Messerschmitt-Bölkow-Blohm, und habe im Flugzeugbau, aber auch in der Rüstungsbereich ein paar Jahre gearbeitet, habe dort natürlich die Airbusse und parallel auch zum Teil militärische Anwendungen entwickelt, insbesondere auch Konversionen von zivilen Flugzeugen zu Tankern beispielsweise. Mhm. In den letzten 20 Jahren habe ich bei Airbus verschiedenste Bereiche im Bereich der Systementwicklung geleitet. Zunächst mal die mechanischen Systeme des Flugzeuges, also Hydraulik, Bremsen, Fahrwerk, Klimaanlagen. Und dann 2001 habe ich den Bereich Cockpit dazu bekommen. Mhm. Auf den ich dann im Endeffekt die Aktivitäten reduziert habe, nämlich die mechanischen Bereiche wieder zurückgegeben habe in die Konstruktionsbereiche. Das war organisatorisch günstiger. Und habe dann 10 Jahre lang ungefähr Cockpit-Systeme entwickelt, Navigation und insbesondere eben auch die integrierte modulare Avionik, also die Standardisierung der Rechnersysteme eines Flugzeuges. Eine große Innovation, die nicht nur technische Innovation bedeutet, sondern insbesondere auch organisatorische und Prozessorganisationen, weil völlig andere Industrieprozesse dahinter stehen, mhm. auch andere Rechtsverbindlichkeiten, Zuständigkeiten, Vertragsverhältnisse. Ende 2009 bin ich dann bei Airbus ausgeschieden und habe mich selbstständig gemacht und bin heute als Berater für komplexes System Engineering tätig. Mhm. Okay, und wir haben heute vor, uns ein bisschen über Systeme und Komplexität in Systemen zu unterhalten, und da hast du ja sicherlich genug Erfahrungen dann gemacht im Laufe der Jahre. Durchaus, aber wie gesagt, 20 Jahre lang Systeme entwickeln, und zwar sowohl die mechanischen, ja, wie auch die elektronischen Systeme, und in den 20 Jahren ist natürlich auch die Komplexität erheblich gestiegen. Und wir haben in diesem Zusammenhang auch Methoden entwickelt, um dieser Komplexität klarzukommen, ja, und sie insbesondere zu reduzieren. Genau, da wollen wir dann auch drüber reden gegen Ende, im letzten Teil der Episode. Fangen wir doch mal damit an, dass wir versuchen zu definieren, was ein System ist. Ich denke, jeder hat so vielleicht so eine intuitive Vorstellung, aber kann man das ein bisschen konkreter fassen? Ja, ich denke schon. Ein System ist eine Aggregation von Komponenten, die eben zusammengeschaltet werden oder zusammenwirken, um eine spezifische Funktion zu erfüllen. Also man kann Komponenten sicherlich auch zusammenstellen, ohne dass eine Funktion entsteht. Mhm. Hier ist es aber insbesondere so, dass diese Komponenten eben Informationen und Stoffe und Energie auch austauschen. Und zwar in der Form, dass sie im Zusammenspiel eine konkrete Funktion erfüllen. Also sozusagen die Funktion ist der Grund, warum man das System baut. So ist es. Das unterscheidet eben ein System von anderen Aggregationsformen, wo Komponenten halt zusammenkommen, insbesondere der Stoff- und der Informations- und der Energieaustausch. Mhm. Du hast vorhin schon den Begriff Komplexität verwendet. Ich kann mir vorstellen, je mehr Komponenten an so einem System beteiligt sind, desto komplexer wird das Ganze dann. Wir müssen nachher doch definieren, was Komplexität genau bedeutet, ne? Ja, weil die Gefahr besteht, dass es komplex wird. Es muss nicht notwendigerweise komplex werden. Mhm. Und was uns oft als komplex erscheint, ist es gar nicht. Also wenn man den Dingen auf den Grund geht, stellt man oft fest, dass hinter der Erscheinung ganz einfache Beziehungen stehen. Und wenn man sie erkannt hat, dann ist die Komplexität auch beseitigt. Mhm. Also es ist nicht unbedingt so, dass eine Zusammenschaltung vieler Komponenten, die wechselwirken, und das ist eben der entscheidende Punkt eben auch, ja, dass die notwendigerweise komplex sind. Wenn man es geschickt macht, geht die Komplexität raus. Komplexität entsteht besonders dadurch, dass die Komponenten latente Verbindungen untereinander eingehen, die unter bestimmten Betriebsbedingungen eben dann deutlich werden oder aktiv werden und dadurch ein Systemverhalten oder Gesamtverhalten erzeugen, das nicht so vorgesehen ist, unerwartet ist und möglicherweise sogar sehr schädlich ist. Mhm. Ja, das führt uns genau zu dem Punkt der Fehlertoleranz, dass man quasi versuchen möchte, dass die Funktion des Systems unter möglichst vielen, Klammer auf unvorhergesehenen, Klammer zu, Bedingungen erhalten bleibt. Kann man das so sagen? Das ist genau richtig. Das ist eigentlich auch der Zweck des Systems. Und zwar ergibt es sich notwendigerweise auch daraus, oder man nutzt gewissermaßen den Vorteil des Energie- und Informationsaustauschs der einzelnen Komponenten, indem man sagt, na gut, wenn die Komponenten schon Informationen, Energie und Stoffe austauschen, dann sind sie ja gegenseitig informiert über ihren Zustand. Das steckt gewissermaßen inhärent mit da drin. Und wenn sie informiert sind über ihren Zustand, kann auch die eine Komponente erkennen, dass die andere möglicherweise defekt ist und sich dementsprechend darauf einstellen und reagieren. Und diesen Umstand, den nutzt man, wenn er nicht ohnehin schon automatisch entsteht, und sagt, na wunderbar, dann baue ich doch über diesen Mechanismus Fehlertoleranz ins System ein. Also sagen wir mal ein Federmasse-Dämpfersystem, wo jetzt eine Masse oder mehrere Massen, wie im Auto, der Aufbau, also die Karosserie und die Radmassen wechselwirken, und zwar über Feder und Dämpfer. Es kann ja sein, dass die Feder bricht. Das bekommt der Dämpfer natürlich mit, dadurch, dass er andere Informationen und andere Energiezustände bekommt. Jetzt kann der Dämpfer aber einen Teil der Federfunktion durchaus übernehmen, nämlich einerseits die Stützfunktion, er ist ja noch da, und andererseits, wenn er zum Beispiel mit Luftpolstern aufgebaut ist, kann er auch die Federfunktion zum Teil übernehmen. Und da sieht man schon, dass im System einfach durch die Zusammenschaltung und die Wechselwirkung über Energiekontexte eine gewisse Fehlertoleranz vorhanden ist. Das ist dann sozusagen der Idealfall, dass das System sozusagen von selber fehlertolerant ist. Normalerweise baut man es ein. Genau, also normalerweise bedeutet es ja, dass man da auch vorher drüber nachdenken muss und das System auch so konstruieren muss, dass genau diese Eigenschaft eintritt. Korrekt, das ist die Kunst eben. Einerseits muss man eine Überwachungseinrichtung haben, die den Fehler erstmal erkennt. Denn ohne Fehlererkennung kann ich auch keine Sicherheit gewährleisten. Ja. Denn wenn ich den Fehler nicht sehe, weiß ich nicht, dass er da ist, kann ich also auch nicht reagieren. Und gleichzeitig baue ich dann über das Monitoring eine entsprechende Fehlerkompensationseinrichtung auf, die dann dazu führt, dass das System sich einen sicheren Zustand begibt, entweder abschaltet, das wäre dann Fail Passive, ja, oder eben weiterarbeitet, das wäre dann Fail Operative. Und das heißt aber, dass eine gewisse Redundanz im System sein muss, also irgendwelche Einrichtungen, die dann die Funktion übernehmen und weiterführen, damit das System weiterhin betrieben werden kann. Ich meine, Fail Passive, das gilt natürlich sozusagen quasi nicht, weil dann die Funktion ja mehr oder weniger nicht mehr erfüllt wird, ne? Es gibt durchaus sinnvolle Fälle für Fail Passive. Sagen wir mal, ein Turbolader im Auto, wenn der jetzt zum Beispiel in einen Überdruckzustand kommt, dann wird einem ja der Motor um die Ohren fliegen. Da ist es normalerweise so gelöst, dass dann ein Stopfen rausfliegt und dann geht der Ladedruck irgendwie am Motor vorbei. Ist das im Prinzip ein Fail-Passive-Zustand. Der Motor würde dann als Sauchmotor weiterfahren, wenn überhaupt. Also ich habe es auch schon erlebt, dass der Motor dann gar nicht mehr fährt. Fährt man halt rechts ran, aber ist im sicheren Zustand. Man hat auf jeden Fall verhindert, dass der Motor explodiert, was ja passieren könnte. Das ist also typisch für Fail-Passive, wenn man die Option hat, rechts ranzufahren. Wenn das Gleiche beim Flugzeug passieren würde, würde man abstürzen. Also muss man hier Fail-Operative bleiben. Das hängt wirklich von den Randbedingungen ab. Ja, das ist auch interessant, mit dem, das Beispiel mit dem Turbolader, weil der Turbolader failed passive, schaltet sich quasi ab. Das heißt, das System Turbolader ist aus. Aber der Turbolader ist ja nur ein Teilsystem des Gesamtsystems Antrieb und dadurch, dass der passive failed, failed das Gesamtsystem operational, aber in einem degraded Zustand, ne? Genau, das, in dem Fall könnte es in den degraded Zustand fallen, aber ich habe es schon mal im eigenen Auto erlebt. Ja. Bei einer amerikanischen Produktion, muss ich dazu sagen, ist der Ladedruckschlauch geplatzt und da war der Motor auch nicht mehr zu betreiben. Mhm. Der ist dann in den Stotterzustand gegangen, ja, gewissermaßen, und dann musste man halt rechts ranfahren. Ja. Eine Möglichkeit, operational zu failen, um da mal mit furchtbaren englischen Worten zu reden, ist ja Redundanz einzubauen. Das heißt, also bildlich gesprochen, ich baue zwei Turbolader ein, ne? Genau. Es gibt ja zum Beispiel die Zwölfzylindermotoren, die sind wirklich dual aufgebaut. Wenn die eine Hälfte ausfällt, läuft die andere noch weiter. Ah ja, okay. Das ist im typischen Fall, dass dann wirklich alles noch weiter funktioniert. Das ist auch ein Grund, warum Flugzeuge, die viele Leute dabei haben, möglicherweise mehr als ein Triebwerk haben möchten. Korrekt. Ja, mit einem Triebwerk wäre es nicht zugelassen. Genau. War ja früher auch so, dass man nur mit vier Triebwerken über den Atlantik fliegen durfte und erst als die Zuverlässigkeit dann hochgegangen ist, gab es dann diese zwei Strahler, ne? Völlig richtig. Man macht es übrigens über den Wartungsprozess, ne? Also man kann ja Sicherheit auch dadurch erzeugen, indem ich sehr genau inspiziere und bei jedem Fehler entweder gleich austausche, um gewissermaßen die Lebensdauer wieder zu verlängern, oder eben das System in den sicheren, eben nicht Flugzustand zu versetzen. Ja. Und bei den Triebwerken ist es tatsächlich so, durch die intensiven Wartungskonzepte ist es eben sichergestellt, dass die Triebwerke so zuverlässig sind, dass sie eben mit zwei Triebwerken über den Atlantik oder Pazifik fliegen können und Ausweichflughäfen auf jeden Fall erreichen können. Ja, sollte man vielleicht noch kurz den Begriff der Verfügbarkeit einführen, ne? Den haben wir so noch nicht, also wir haben es implizit natürlich besprochen, aber nicht erwähnt. Ja, es hängt alles irgendwie zusammen. Ja. Auf der einen Seite ist es ja so, was ich will, ist, dass eine Funktion, nämlich Fliegen, also Funktionen sind immer so was Abstraktes, Bremsen, Fliegen, Fahren oder so etwas, und die möchte ich jetzt über einen längeren Zeitraum, zumindest so lange, bis ich wieder gelandet bin, so verfügbar halten, dass nichts Schlimmes passiert. Und das heißt, jetzt erstmal müssen die Systeme, die dahinter stehen, um diese Funktion zu unterfüttern, die müssen verfügbar sein. Und diese Verfügbarkeit hängt natürlich jetzt wiederum davon ab, welche Fehlertoleranz und welchen Redundanzgrad ich darin habe, denn es kann eben ein Fehler auftreten und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also sagen wir mal alle 10.000 Stunden oder so etwas. Und jetzt ist gerade die 10.000. Stunde um, da wird das System ausfallen, da muss ich sicherstellen, dass ein anderer Kanal oder eine andere Komponente das übernimmt, um damit die Verfügbarkeit so lange zu gewährleisten, bis ich wieder in den sicheren Zustand gekommen bin. Mhm. Also man könnte vielleicht so sagen, Sicherheit, die Eigenschaft Sicherheit bedeutet, dass nichts Schlimmes passiert, und die Eigenschaft Verfügbarkeit bedeutet, dass etwas Wünschenswertes tatsächlich eintritt, weil ein Flugzeug, das am Boden steht, ist sicher, aber es fliegt halt auch nicht. Ne? Das Flugzeug, das am Boden steht, ist zwar sicher, aber es ist nicht verfügbar. Genau. Insofern kann ein sicheres System durchaus sehr unzuverlässig sein, das ist klar. Mhm. Aber es ist auch nicht wünschenswert, weil das ja mit den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Fluggesellschaften nicht vereinbar ist. Ja. Ein nicht verfügbares, aber sicheres Flugzeug zu haben, das ist natürlich widersprüchlich. Mhm. Man sieht, ja, wollte gerade sagen, man sieht es ganz gut beim Space Shuttle, ne? Die alle paar Mal ihren Start verschieben. Da ist Fail Passive und es ist halt nicht verfügbar, aber sicher, mehr oder weniger. Da stehen ja keine kommerziellen Interessen in dem Maße dahinter. Ja. Im normalen Business wäre sowas nicht durchzuhalten. Wenn wir jetzt ein System so bauen, dass es operational failed und wir bauen Redundanz ein, dann wird das System aber komplett. Genau. Ja, was wird es? Komplexer, komplizierter, größer? Ja, zunächst mal größer, aber in der Regel wird es dadurch auch komplexer. Also es ist eine Eigenschaft von Systemen, die, weil sie mehr Funktionen übernehmen möchten oder können eben auch oder eben auch sicherer werden können, automatisch wachsen. Das heißt, man baut mehr Überwachungseinrichtungen ein, man baut mehr Redundanz ein. Dadurch wird das System verfügbarer, sicherer, funktionabler, aber gleichzeitig auch unübersichtlicher. Mhm. Und Komplexität, wenn man es ganz einfach fasst, hat zwei Dimensionen. Einerseits Kompliziertheit und die andere Dimension ist Dynamik. Mhm. Das ist also komplizierte Zusammenhänge, die sich dynamisch verändern. Und da sieht man im Prinzip auch schon, wenn ich ein System immer größer baue und insbesondere Redundanz, die dann im Fehlerfall zum Beispiel rekonfiguriert wird, dann sieht man schon, dass sich komplizierte Sachverhalte verändern, wird also rekonfiguriert, in eine andere Konfiguration gebracht und so weiter. Mhm. Und wenn man das über viele Stufen und sehr viele gekoppelte Teilsysteme und Komponenten macht, dann ist es also schon ein sehr kompliziertes Zusammenspiel, das eben in hochdynamischer Weise seine Betriebszustände und seine Konfiguration zum Teil ändert. Und da sieht man schon, nach dieser Definition hat man hier den Weg zur Komplexität bereitet. Und wenn man da nicht sehr sorgfältig vorgeht, entstehen eben diese Hidden Links, verborgene Verbindungen, die abhängig vom Betriebszustand dann plötzlich aktiviert werden. Und dann kann es durchaus sein, dass über Verkettung im System Betriebszustände entstehen, die nicht gewünscht und nicht vorhergesehen wurden. Also beispielsweise eben ein funktionales Verhalten, was mit dem Betriebswunsch nicht zusammenpasst. Mhm. Und dann hat man ein Sicherheitsproblem. Ja. Du hattest vorhin gesagt, ein System kann kompliziert sein. Das heißt, ich muss es halt, in Anführungszeichen, muss mich halt anstrengen, bis ich es verstanden habe. Aber wenn ich es mal durchschaut habe, kann ich es quasi beherrschen und vorhersagen. Komplexität impliziert, dass das nicht unbedingt der Fall ist, oder? Also das heißt, so ist das. Das ist insbesondere jetzt bei softwarebasierten Systemen so. Wie gesagt, ich habe ja früher mal mechanisch orientierte Systeme, die natürlich auch einen Großteil heute von Software, also embedded sind, natürlich enthalten. Aber trotzdem muss man sagen, mechanische Systeme, also eine mechanische Flugsteuerung beispielsweise, die auf Hebel und Transmissionen und so weiter aufbaut, die kann man geschlossen nachweisen. Also da weiß ich genau, wann der Hebel bricht beispielsweise oder wann irgendeine Transmission klemmt und so weiter. Das kann man zeigen, das kann man vorausberechnen und da kann man Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Zustände sind endlich, die das System einnehmen kann. Bei softwarebasierten Systemen ist es völlig anders. Software kann unendlich viele Zustände annehmen und insbesondere, wenn viele Software-Module zusammenspielen, wächst das in unendlich viele Zustände auf. Also Beispiel, ein Traffic Collision Avoidance System, also wo es darauf ankommt, Kollisionssituationen zu erkennen und zu vermeiden, ist letztens von einem MIT im Rahmen einer Studie mal untersucht worden und die haben festgestellt, das System kann 10 hoch 40 Zustände einnehmen. Also das kann man nicht mehr nachweisen, genau genommen. Da kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag testen, da kommt man nicht mehr durch. Also ist es klar, wenn ich das jetzt nicht über Design verhindere, also entsprechende Überwachungsfunktionen, kann sich irgend so ein Zustand dieser 10 hoch 40 in dem System weiterentwickeln und weiter durchschlagen und dann möglicherweise Betriebsmoden auslösen, die mit der Sicherheit nicht vereinbar sind. Ja, ja. Wir reden da nachher noch ein bisschen drüber, was man da tun kann, also wie man Systeme so bauen kann, dass man diesen Zustandsraum mehr oder weniger kleiner kriegt, um dann eine Analyse drauf machen zu können. Vorher vielleicht nochmal so ein paar Eigenschaften komplexer Systeme. Wir haben in der Vorbereitung da dieses schöne Schachbeispiel gesehen. Man kann Komplexität durch bestimmte Attribute kann man sehr gut charakterisieren. Also ein wesentliches Attribut ist natürlich Kompliziertheit, also relativ großer Umfang von vielen, vielen Komponenten. Wenn man es auf Schachbrett transportieren würde, wir haben nicht 64 Felder, sondern möglicherweise 6400 Felder. Also heute Systeme, wo 6400 Komponenten drin zusammenwirken, die sind nicht selten, die sind durchaus real. Mhm. Und das Zusammenwirken heißt also, die sind in einem dynamischen Kontext. Wäre im Schach Figuren, die mit Gummibändern miteinander verbunden wären, also ich bewege eine Figur und alle anderen bewegen sich mit oder viele andere bewegen sich mit. Wenn man das in die Welt der Systeme übersetzt, klar, sobald ich an irgendeiner Komponente irgendwas verändere, habe ich oft die Gefahr, dass ich an vielen, vielen anderen Komponenten auch wieder was verändern habe, weil da einfach schon die Requirements alles zusammenhängen. Ja. Und es ist auch nicht alles transparent. Es ist also durchaus nicht klar, wie die Zusammenhänge sind. Schachspiel befindet sich also irgendwo auch im Nebel. Die Bewegungen und Auswirkungen einer bestimmten Aktion an einer bestimmten Stelle sind nicht unbedingt alle sofort nachvollziehbar. Und das eben bei sehr, sehr vielen Komponenten, muss man sich das vorstellen. Und das betrifft insbesondere dann auch die Art der Veränderung. Die kann zum Teil erstaunlich abrupt sein. Also es ist ja durchaus nicht linear, sondern es kann, sagen wir mal, sehr chaotisch oder ausgesprochen sprunghaft sein. Das nennt man dann Bifurkation. Also gerade bei nichtlinearen Systemen oder nichtlinearen Architekturen ist es eben so, dass die Extrapolation nicht linear, eben durchaus sprunghaft oder in völlig andere Ausprägung haben kann. Und es ist wie so ein Schachbrett auf Wippen, ne? Dass man also leicht anstößt und zack, plötzlich stehen die Figuren ganz woanders. Ja. Das sind so Attribute der Komplexität, mit denen ein Mensch umgehen muss. Wenn man es überlegt, ob ich so ein Schachspiel spielen könnte, wird erst jeder sagen, nee, kann ich nicht. Aber Fakt ist, in der Systemtechnik geht man genau mit diesen Phänomenen, auch in dem Umfang übrigens, geht man damit um. Gar keine Frage. Und durchaus sehr erfolgreich, wie man sieht, denn die Flugzeuge fliegen ja. Ja, erstaunlich. Ja, ist erstaunlich. Also ich muss sagen, in 20 Jahren Leitung von großen Abteilungen habe ich Folgendes festgestellt. Der Mensch ist ohne große mathematischen oder technischen Hilfsmittel in der Lage, erhebliche Komplexität zwischen den Ohren zu beherrschen. Mhm. Und dass wir Komplexität beherrschen, zeigt die Tatsache, dass wir fliegen. Ja. Und sicher fliegen. Wenn wir nämlich die Komplexität nicht beherrschen würden, dürften wir nicht mehr fliegen. Ja. Und das wird ja auch, also nicht nur fliegen, ich meine, Autofahren entwickelt sich ja gerade in die gleiche Richtung. Ne? Also die sind natürlich insgesamt noch weniger komplex, aber auf der anderen Seite haben die höheren Kostendruck und Stückzahlkosten und dadurch ist es da wahrscheinlich perspektivisch ähnlich. Eindeutig so. Also in ganz vielen Branchen, auch Medizin, ja. Kernkraft sowieso, aber auch Anlagentechnik und so weiter, Bahn, steigt die Komplexität erheblich an, insbesondere dadurch, dass immer mehr Embedded Systems eingesetzt werden, aber auch die Funktionalität eben sehr, sehr steigt und die Integration. Das Auto wird ja auch heute immer mehr integriert in allgemeine Systeme oder die Systeme des Autos werden integriert. Die Tendenz zu Car2X und so weiter ist sehr, sehr stark. Ja. Und da sieht man eben schon, es wechselwirken viele, viele Dinge, die früher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Und dadurch entsteht automatisch Komplexität. Der ist im Augenblick noch ungefähr eine Größenordnung Unterschied zwischen Automobilbau und Flugzeugbau. Aber dieser Abstand, der schließt sich sehr, sehr schnell. Ja. Lass uns mal ein bisschen über die Fälle reden, wo man die Komplexität nicht beherrscht hat oder nicht in den Griff gekriegt hat. Komplexitätsrisiken, du hast vorhin schon diese Hidden Links angesprochen. Und die anderen zwei, die wir uns da in der Vorbereitung sozusagen aufgeschrieben hatten, war Emergenz und Dysfunktionalität. Sollen wir da kurz drüber reden, vielleicht jeweils mit dem entsprechenden Beispiel? Gerne. Also es gibt im Prinzip drei Ausprägungen, die unangenehm sind bei komplexen Systemen oder wo die Komplexität eben sehr unangenehm werden kann. Das eine ist Hidden Link. Das heißt, wir haben eingebaut in die Systeme, ohne es zu merken, Verbindungen, die erst aktiv werden, wenn bestimmte Betriebszustände auftreten. Mhm. Und diese Verbindungen, die können dann sehr, sehr überraschend oder sehr erratisch auch sein. Ein schönes Beispiel ist Tschernobyl. Das war ein Reaktor, der zunächst mal überaktiv war. Das heißt, ohne Kühlung wurde er immer heißer. Und dann hatte er Regelstäbe, also um den Reaktorkern, den Flug der Neutronen zu moderieren und damit die Temperatur runterzubekommen. Die liefen relativ langsam und an den Spitzen waren die so konstruiert, dass die Aktivität des Reaktors zunächst erhöht wurde. Und dann, wenn sie weiter einfuhren, moderierten sie natürlich. Mhm. Und das Kühlwasser musste auch verdampfen, um den Reaktor zu kühlen. Jetzt war das so, dieser Reaktor wurde vor dem Versuch sehr stark runtergefahren und musste, um den Versuch dann fahren zu können, zunächst erstmal sehr rapide wieder auf Leistung gebracht werden. Und dazu hat man dann alle Regelstäbe einfach rausgezogen und sagt, jetzt lass mal die Neutronen fliegen, damit die Kettenreaktionen in Gang kommen. Das ist dann auch passiert, aber schneller als gedacht. Mhm. Dann hat man gesagt, oh Gott, jetzt wird der aber sehr schön heiß und hat Kühlwasser eingespritzt, um den Reaktor zu kühlen. Aber das Kühlwasser verdampfte nicht und kühlte auch nicht. Warum nicht? Weil der Reaktor so konstruiert war, dass nur verdampftes Kühlwasser die Kühlflächen wirklich erreichte. Ja. Und damit die Kühlung durchgeführt werden konnte. Das flüssige Kühlwasser war ineffizient. Mhm. Jetzt wurde er immer heißer, hat man dann gesagt, okay, jetzt müssen wir von Hand halt die Regelstäbe wieder einfahren, damit die Moderation da stattfindet. Und dann haben sie die auch eingefahren. Aber wie gesagt, die hatten ja an den Spitzen so eine Konstruktion, dass erstmal die Neutronen noch beschleunigt wurden. Also ging er noch etwas mehr durch. Und das hat dann dazu geführt, dass die Führungsrohre dieser Regelstäbe so heiß wurden, dass sie die Regelstäbe blockiert haben. Mm, mm, mm. Das ist ein erster Hidden Link gewissermaßen. dass die Überhitzung des Reaktors dazu führt, dass er sein eigenes Regelsystem lahmlegt. Mhm. Und der zweite ist dann gewesen, dass er dann in die Überhitzung gegangen ist und das Kühlwasser tatsächlich verdampfte und damit auch hätte kühlen können. Aber dummerweise war er dann schon so heiß geworden, dass das Kühlwasser oder der Wasserdampf eben dissoziierte. Und zwar in Wasserstoff und Sauerstoff. Oh, und dann hat man Knallgas und damit ist er dann auch in die Luft geflogen. Der Reaktorunfall in Tschernobyl war eine Knallgasexplosion. Mhm. Und da sieht man eben diesen Hidden Link, ne, dass man sagt, wir haben hier eine Konstruktion, die unter bestimmten Bedingungen eben nur dazu führt, dass dieser Reaktor überhitzt, damit sein eigenes Regelsystem ausschaltet und gleichzeitig das Kühlsystem, was auf verdampftem Wasser aufbaut, in der Überhitzung dazu führt, dass dieser Wasserdampf dissoziiert in Wasserstoff und Sauerstoff und damit die ganze Geschichte in die Luft fliegt. Mhm. Hätte vorher sich keiner gedacht, dass das so passieren würde, weil an diese Überhitzung, an den Hidden Link sozusagen, hat man in dieser Form nicht gedacht. Mhm. Ein Beispiel für Dysfunktionalität ist, also Dysfunktionalität muss ich vielleicht erstmal erklären, wenn alle Komponenten so funktionieren wie geplant, aber der Betriebszustand nicht mehr dazu passt. Das heißt, das System ist nach einer bestimmten Zielsetzung entworfen, es soll sich unter bestimmten Bedingungen so und so verhalten. Und jetzt ändert sich aber leider die Bedingungen, die man so gedacht hat, so leicht. Und dann passt eben das Systemverhalten nicht mehr dazu. Und dann führt es auch oft zur Katastrophe. Findet oft übrigens auch zwischen den Ohren des Menschen statt. Also dysfunktionales Verhalten ist oft auch eine Mensch-Maschine-Problematik. Mhm. Ein gutes Beispiel ist ein Flugunfall in Warschau. Da war vorausgegangen ein Flugunfall mit der Lauda Air. Den war nämlich im Fluge die Schubumkehrung am Triebwerk aktiviert worden. Und dieses hat dann zu erheblichen Kräften natürlich aufs Flugzeug eingewirkt, wodurch das Flugzeug dann zerrissen wurde und abgestürzt ist. Und das hat man dadurch versucht zu verhindern, dass man gesagt hat, okay, diese Schubumkehrer, die sind ja nur Bremsfunktionen nach der Landung, also sollen sie auch nur nach der Landung aktiviert werden. Und dementsprechend bauen wir jetzt eine Logik ein. Diese Logik bedeutet, wenn Gewicht auf den Rädern ist, die Räder sich drehen und das Flugzeug unter 20 Fuß Höhe hat, dann erst soll der Schubumkehrer einsetzen. Mhm. So hat man das konstruiert, hat das dann in Airbus-Flugzeuge zum Beispiel auch eingebaut. Und dann kam einer in Warschau bei starken Winden zur Landung. Und bei starken Winden muss man so ein bisschen mit hängender Tragfläche anfliegen, aus aerodynamischen Gründen. Und dadurch setzt man nur mit einem Rad auf. War die Landebahn außerdem noch nass und schneeglatt. Und dann hat er gedacht, na gut, jetzt sollte das Flugzeug eigentlich mal bremsen. Aber da nur ein Rad auf der Landebahn stand, das auch nicht besonders schnell drehte, hatte der Computer dann gesagt, nee, ich bin ja noch gar nicht auf dem Boden, also muss ich jetzt auch keine Schubumkehr und keine Airbrakes und sonstiges aktivieren. Erst wenn ich auf beiden Rädern Gewicht habe und wenn sich beide Räder drehen, dann darf ich den Schubumkehrer aktivieren. Und das hat der Pilot einfach zu spät erkannt. Ich meine, zu spät heißt hier ein paar Sekunden. Da geht es ja eben auch darum, diese Situation in ein paar Sekunden zu analysieren und zu sagen, oh, hier ist was falsch. Und dann war es zu spät. Dann ist er über die Landebahn hinausgeschossen, das Flugzeug auseinandergebrochen und ich glaube 50 Verletzte und 2 Tote. Mhm. Ist interessant natürlich dann immer die Frage, inwiefern da jetzt tatsächlich die Schuld beim Piloten lag. Weil zunächst mal hat ja das technische System versagt, weil der es gebaut hat, hat die Umgebung sozusagen falsch, also charakterisiert. So ist es. Also im Prinzip ist es so, dass das System hat natürlich genauso funktioniert, wie es sollte, aber man hat einfach beim Entwurf nicht berücksichtigt, dass bei einer Einradlandung unter diesen Extremkonditionen übrigens diese Designphilosophie nicht greift. Völlig richtig. Ja. Was es erstmal zeigt, ist übrigens Folgendes, dass Kompensation eines Fehlerereignisses oft der Einbau für die nächste Katastrophe. Das ist ein Phänomen heute bei komplexen Systemen, dass man dadurch im guten Willen versucht, einen Fehler zu beseitigen oder nicht wieder entstehen zu lassen, aber gleichzeitig das Potenzial einbaut, um unter etwas anderen Betriebsbedingungen hier gerade wieder zur Katastrophe zu kommen. Das ist also typisch für dysfunktionales Verhalten. Und grundsätzlich gilt die Aussage, Die sogenannten Human Factor Failures oder die menschlichen Versagen sind oft durchaus Designfehler. Ist immer so ein bisschen Geschmackssache, ne? Ja, ja. Man kann immer sagen, hätte der Mensch ja erkennen können. Aber die Frage ist, hat das denn wirklich ablesen können oder hat das denn wirklich so schnell erkennen können, ja, und so weiter? Also da ist ein sehr großer Graubereich. Der Punkt ist ja auch, dass gerade bei Piloten, die werden ja sehr viel trainiert auf sozusagen bekannte Störfälle. Also im Simulator wird dann halt mal ein Triebwerk abgeschaltet und so weiter. Aber wenn das Systemverhalten hier nicht bekannt ist, na, dann kommt natürlich auch niemand die Idee, das zu üben, und damit fehlen vielleicht auch die Reflexe zum richtigen Zeitpunkt. Das ist das große Problem bei den heutigen Systemen, dass sie eben durchaus so viele Betriebszustände einnehmen können, ja, die man gar nicht mehr alle testen und alle mal ausprobieren, ja, kann. Ja. Übrigens, du sprichst da gerade einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist nämlich der große Unterschied zwischen dem Autofahrer, der heute auch sehr stark mit Assistenzsystemen beglückt wird. Nur die können natürlich auch nach hinten losgehen. Der Pilot ist ja trainiert. Ja. Der versteht auch, was passiert, wenn die Assistenzfunktionen nicht mehr wie gedacht oder nominal funktionieren. Der Autofahrer hat eine sehr, sehr weite Spanne. Den gibt es vom durchaus Trainierten bis zum völlig Untrainierten. Und das ist die Herausforderung der Automobilindustrie. Denn im Flugzeugcockpit kann man immer sagen, na gut, da sitzt Personal, die haben genaue Procedures drauf und die wickeln sie auch sehr professionell und sehr gezielt ab. Mhm. Ja. Und darauf kann man sich verlassen im Sicherheitskontext. Wenn man sagt, wenn jetzt irgendwas degradiert, dann greift die Procedure, die der Pilot trainiert hat. Und damit braucht man im System bestimmte Eigenschaften gar nicht mehr reinzudesignen. Die übernimmt dann der Pilot. Das ist beim Automobil nicht möglich. Wenn man sagen kann, ich weiß gar nicht, wie der Fahrer darauf reagiert, muss das System also wesentlich mehr kognitive Fähigkeiten entwickeln, als das im Flugzeugcockpit möglich wäre. Interessant. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Wollen wir vorher noch kurz den dritten Fehlerfall Emergenz angucken? Ja, Emergenz, richtig. Das haben wir auch noch. Emergentes Verhalten ist, wenn ein Hidden Link so aktiv ist, dass ein kleinster Fehler auf der untersten Ebene sich auf der obersten Funktionsebene manifestiert und insbesondere dann auch katastrophal manifestiert. Ein Beispiel ist die Ariane 5 Rakete, die mit einer Navigationsplattform ausgestattet war. Also die müssen ja sich im Raum irgendwie stabilisieren. Und dafür gibt es eben diese Kreisel-Trächers-Navigationsplattformen, die jetzt sozusagen die Lage der Rakete sensieren und den Flugsteuerungsrechnern mitteilen, die dann entsprechend ihre Schubdüsensteuerung so gestalten, dass die Rakete schön geradeaus fliegt. Mhm. Und diese Plattform, die jetzt eben diese Signale lieferte, die kam aus der Ariane 4, war also eine wunderbar stabil arbeitende und hochqualitative Plattform oder Navigationssensor, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die haben übrigens eine Eigenschaft, die müssen sich nämlich, bevor sie Signale liefern können, müssen sie ihre Nordposition finden. Und das nennt man Ausrichtungsfunktion oder Alignment-Funktion. Mhm. Und die ist immer etwas zeitaufwendig. Und da hat man quasi gesagt, na gut, damit wir nach Startabbruch, was ja hin und wieder mal passieren kann, aus Wettergründen und so weiter, das ganze Ding nicht neu initialisieren müssen, lassen wir die mal laufen. Auch über den Countdown hinaus noch 40, 50 Sekunden. Das heißt, also dieser Alignment-Mode, der lief noch, während die Rakete schon flog. Ah. War bei der Ariane 4 nicht dramatisch, weil die Ariane 4 keine Geschwindigkeiten oder Lagen erreichte, die diesen Mode irgendwie gestört hätte. Mhm. Also es liefen quasi während des Fluges parallel noch dieser Ausrichtungs-Initialisierungsmode und gleichzeitig der Flugsteuerungsmode natürlich. Mhm. Bei der Ariane 5 war es allerdings so, die war erheblich schneller. Die hatte wesentlich mehr Power und die erreichte nach 30 Sekunden Geschwindigkeiten, die dieser Alignment-Mode nicht mehr verstanden hat. Und dann fing der plötzlich an, während des Fluges Fehlermeldungen zu senden. Und die hat dann der Flugsteuerungsrechner als Signale interpretiert und hat natürlich danach seine Düsen gesteuert, was völlig falsch war. Und das hat dann zum Absturz der Rakete geführt. Mhm. Okay. Das ist ein typischer Fall für Emergenz, nämlich dass kleinster Sensor, will ich mal sagen, durch Verkettung, das sind übrigens auch wieder Hidden Links, ja, ne, bis ganz oben, bis zur obersten Funktionsebene Rakete führt und sie dann zum Absturz bringt. War ein Schaden von 1 Milliarde Dollar. Und eigentlich eine gute Überlegung zu sagen, wir machen Reuse. Ja. Wir nehmen die gleiche Plattform, hat sich super toll bewährt. Aber man hat leider übersehen, dass dieser Funktionsmod nicht zu der Gesamtfunktion der Rakete passte. Übrigens auch wieder Dysfunktionalität. Genau, ja. Da hat man alles zusammen bei der Ariane 5. Kann man also wunderbar daran zeigen. Ja. Und naja, und dann hat es eben zur Katastrophe geführt. Mhm, ja. Bevor wir uns um die Frage Komplexität und deren Beherrschung durch den Mensch kümmern, habe ich hier noch eine Frage vom Achim Demelt. Und zwar hat er gefragt, ob man die Komplexität eines Systems reduzieren kann, ohne die Funktionsweise des Systems zu verändern oder zu reduzieren. Ich weiß, dass er da wahrscheinlich so ein bisschen einen Software-Hintergedanken hat. Ich weiß, dass der Software macht. Ja, also es kommt im Prinzip jetzt automatisch aus dem Vorausgesagten raus. Antwort ist eindeutig ja. Ist sogar unsere Zielsetzung immer, erstmal Komplexität gar nicht entstehen zu lassen. Mhm. Sogar. Aber wenn sie drin ist, dann möglichst wieder zu erkennen und rauszureduzieren, und zwar durch Entkopplung. Also was aus den Beispielen jetzt klar geworden ist, ist Komplexität basiert zum größten Teil auf Hidden Links, die sich unterschiedlich ausprägen, also entweder durch emergentes Verhalten oder auch dysfunktionales Verhalten. Mhm. Dysfunktionales Verhalten ist im Prinzip auch ein Hidden Link, nämlich in den Betriebszuständen. Da habe ich irgendwie was übersehen in dem Designumfeld, wo ich das System daraufhin entwickelt habe oder ausgelegt habe. Das heißt, wenn ich diese Hidden Links erkenne oder von vornherein vermeide, nehme ich die Komplexität aus dem System raus. Dann habe ich Entkopplung. Das heißt, im Klartext, ich kann eine Instanz verändern oder eine Komponente oder ein System, Subsystem und so weiter und habe keine großen Auswirkungen oder vielleicht sogar gar keine Auswirkungen auf andere Systembereiche. Mhm. Und damit sieht man schon automatisch, Komplexität reduziert sich oder geht ganz raus. Ne? Das ist natürlich in der Praxis echt anspruchsvoll. Ne? Also, weil zum Beispiel jetzt, gerade wenn wir mal Software angucken, da kann es ja eben auch sein, dass ein Hidden Link zum Beispiel dadurch besteht, dass eine Komponente aktiv ist, dadurch Rechenpower braucht, also den Prozessor belastet, dadurch eine andere weniger Zeitslots bekommt, langsamer läuft und dann vielleicht in irgendeine Deadline reinläuft. Also ist ja nicht so, dass man diese Hidden Links, deshalb heißen sie auch so, so ohne weiteres erkennen kann. Ja? Also ich denke, da muss man schon auch beim Gesamtdesign, auch bei der Designphilosophie und beim Designprozess irgendwie dafür sorgen, dass sowas erst gar nicht entsteht. Ja genau, ich sage ja nicht, dass das einfach ist. Also erstmal ist klar, Links bestehen immer, das ist klar, aber es geht um die Hidden Links. Also ich muss verhindern, dass irgendwo latent Einflüsse auftreten. Du hast gerade ein gutes Beispiel gebracht, dass irgendwelche Deadlocks auftreten, die ich nicht gewünscht habe. Und plötzlich, das metastasiert ja dann auch irgendwo und verkoppelt sich nach schneeballmäßig woanders hin möglicherweise. Und dann treten große makroskopische Effekte auf, die zum Teil katastrophal sein können. Ja. Und genau die muss ich erkennen. Und dazu haben wir natürlich auch Werkzeuge. Das heißt, wir können ja eine Timing-Analyse machen, in dem Falle beispielsweise, oder wir können, das ist übrigens auch oft eine ganz einfache Methode, die Dinge etwas überdimensionieren. Mhm, ja. Dass ich genügend Raum schaffe, damit ich jetzt gar nicht in solche Engpässe reinlaufe. Ja. Also Engpass ist meistens eine Ursache für Komplexität. Ja, das ist eine ganz spannende Diskussion, weil ich sage es jetzt mal bei euren Airbussen, da könnt ihr sicherlich mehr Speicher einbauen, weil ein Megabyte mehr Speicher oder 10 oder 20 macht bei den Gesamtkosten von so einem Airbus nicht viel aus. Da tut sich die Automobilindustrie zum Beispiel deutlich schwerer, weil die ein Stückkostenthema haben. Ne? Ja, wir haben ein exakt inverses Kostenmodell. Genau, also ja. Bei dem Airbus ist es so, wir können schlecht die Entwicklungskosten amortisieren, weil wir nur wenige Stückzahlen haben. Aber wir können durchaus etwas teurere Komponenten verwenden. Ja. Das macht gar nichts aus. So ein Computer, der kostet 20.000, 60.000 Euro, je nachdem, oder Dollar. Bei einem Auto ist genau umgekehrt. Die Entwicklungskosten können wir relativ gut amortisieren über hohe Stückzahlen. Aber die Einzelstückkosten, also Computer oder ECU-Kosten und so, die sind kritisch, extrem kritisch sogar. Ja. Deshalb sage ich auch immer, die kommen wahrscheinlich eher zu Redundanzkonzepten, wo es in Richtung analytische Redundanz geht, also mit anderen Worten nicht den doppelten Sensor oder den dreifachen einbauen, sondern mit einem Sensor arbeiten, aber aus anderen Sensoren sich die Signale rausschätzen beispielsweise. Ja. Das ist höherer Entwicklungsaufwand sicherlich, aber ist natürlich der Hardwareaufwand dramatisch reduziert. genau andere Lösungen geben dann dadurch, klar. Kenne genau dieses Beispiel, wo jemand, der für einen Automobilzulieferer arbeitet, ein halbes Jahr lang damit verbracht hat, zu überlegen, ob man einen einzigen kleinen Sensor dadurch ersetzen kann, dass man den entsprechenden Wert nähert aus den Werten anderer Sensoren. Also, ja, genau. Durch Kalman-Filter, Beobachter oder sonstige Dinge. Genau. Kann man wunderbar analytisch machen. Das ist ein höherer Entwicklungsaufwand allerdings. Okay, dann reden wir jetzt mal ein bisschen über den Mensch, also beziehungsweise um den Mensch im Zusammenspiel mit komplexen Systemen. Wir haben ja das schon so ein bisschen implizit auch erwähnt. Auf der einen Seite ist der Mensch sicher ein Risiko, weil wahrscheinlich auch das Gehirn komplex ist. Auf der anderen Seite kann man vom Mensch vielleicht auch erwarten, dass er das komplexe System möglicherweise korrigiert, wenn doch mal was Unvorhergesehenes passiert. Genau, also gerade im Flugzeug, überhaupt muss man ja mit dem Menschen rechnen. Der ist ja ein entscheidender Faktor auch bei der Sicherheit. Und hat man eben schon kurz angerissen, dass menschliche Faktoren zum Teil eben durchaus zu Unfällen führen. Aber eben auch immer die Frage besteht, ist es jetzt wirklich der Mensch gewesen oder ist es vielleicht nur das Design oder ist es vielleicht eine Anzeige, die er nicht richtig verstanden hat und so weiter, was auch wieder ein Design wäre. Ja. Also es ist grundsätzlich so, eine Funktion im Flugzeug und zunehmend natürlich auch im Automobil und Anlagenbau und so weiter entwickelt sich normalerweise in einem Zusammenspiel zwischen dem Automaten oder Assistenzsystem und dem Menschen. Und beide haben auch bestimmte Aufgaben. Also der Mensch und der Automat haben unterschiedliche Stärken. Also der Mensch ist zum Beispiel in der Lage, sehr schön komplexe oder auch unscharfe Situationen zu interpretieren, also Muster zu erkennen. Mhm. Er kann sehr schnell lernen. Er kann so durch Trial and Error, gerade unter Stress, ist der Mensch extrem schnell in der Lage, auch durch Assoziationen oder Erfahrungen oder auch Bauchgefühl die richtigen Entscheidungen zu treffen und rauszubekommen, wo geht die Reise hin. Ja, so durch Trial and Error, würde ich mal so sagen, und scharfsinniges Schließen. Der Automat ist viel besser als der Mensch, aber in Dauerhaftigkeit oder im schnellen Rechnen, im Auflösen deterministischer, komplexer Situationen, algorithmischer Situationen und so weiter. Und er ermüdet nicht. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also typisches Beispiel ist ein Autopilot. Ne? Der macht ja im Prinzip das, was der Pilot früher manuell gemacht hat, also am Steuer hauen, ziehen und drehen und so weiter, um das Flugzeug auf Kurs und Höhe zu halten. Ja. Und da ist der Autopilot natürlich in der Lage, unter Wetterbedingungen das Flugzeug sicher zu landen, wo der Mensch noch nicht mal versuchen würde. Also Nebel bis zum Boden, keine Sicht und so weiter, Scherwinde. Warum? Weil der Autopilot natürlich extrem gute Sensorik hat, sehr schnell reagieren kann, mit hoher Kraft reagieren kann und völlig unermüdet reagiert. Ne? Mhm. Was allerdings zum Beispiel die menschliche Domäne ist, ist, wenn komplizierte Verkehrssituationen auftreten und so unscharfe Muster dazu erkennen sind oder die Automaten auch degradieren und der Mensch dann eingreifen muss, da ist der Mensch, insbesondere wenn er trainiert ist, durchaus überlegen. Da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen klingt es ja jetzt gerade so, wie dass der Vorteil des Menschen ist, dass er eben auch mit unvorhergesehenen Situationen relativ gut zurechtkommen kann, wohingegen ein System, dem man das nicht beigebracht hat, das liegt sozusagen außerhalb dessen geplanten Zustandsraums, kann da einfach gar nichts mehr tun. Das System würde dann auch was tun normalerweise, ja, es hört ja nicht auf zu arbeiten, aber es könnte durchaus sehr falsch reagieren. Also dysfunktionales Verhalten eben zeigen. Und darin besteht gewissermaßen die Gefahr. Und deshalb muss man gerade in solchen etwas anspruchsvolleren Aufgaben, Automatisierungsaufgaben, den Menschen damit drin haben, dass er eben bei solchen Fällen einschreitet und kompensiert. Es ist übrigens so, meistens wird immer darüber gesprochen, wo der Mensch die Fehler gemacht hat. Und da gibt es ja auch sehr einschlägige Untersuchungen. Da kommt dann raus, 70% aller Flugunfälle sind Human-Factor-Unfälle. Wie gesagt, immer mit dem in Klammern. Man muss mal gucken, ob das wirklich nur Human-Factor-Unfälle oder ob es vielleicht auch ein Design ist. Ja. Was natürlich auch wieder Human-Factor ist übrigens. Aber dann in ja, okay. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber man untersucht so gut wie gar nicht, wo der Automat versagt hat und der Mensch durch kreatives Eingreifen dann die Situation gerettet hat. Ja. Das ist mir auch ein entscheidender Punkt. Und ich habe das mal gemacht, als ich bei Airbus war, so die letzten 5, 6 Jahre. Und da sind erheblich interessante Fälle herausgekommen, wo eigentlich der Mensch mit Old Airmanship, will ich mal so sagen, ja, unter Extremsituationen, also völlig ausgefallene Flugsteuerung und so weiter, das Flugzeug sicher gelandet hat. Ja. Der hätte Automat völlig überfordert gewesen. Klar, ich meine, das führt dann nicht zum Unfall, also redet keiner drüber, ne? So ist es, genau. Das ist ein Incident und der ist latent. Ja. Nochmal ein zweiter Punkt. Eine Sache, die mir ja auch immer wieder so diskutiert, gerade auch so in Fliegerkreisen, ne, so, ja, die Airline-Piloten, die sind ja eigentlich überflüssig, weil die drücken ja eh nur noch ein paar Knöpfchen. Das könnte man eigentlich vollends automatisieren. Also quasi den Pilot abschaffen. Wenn ich dich richtig verstehe, geht das nicht, weil die Systeme, so wie sie heute designt sind, zwar den Routinefall automatisch abdecken, aber der Mensch eben Teil des Gesamtsicherheitskonzepts ist. Also sag mal, die Systeme decken schon mehr als nur den Routinefall ab. Ja, okay. Die decken natürlich auch den Fehlerfall und den degradierten Fall ab. Klar, ja, ja. Und gerade bei einem sehr komplizierten und komplexen Flugzeug ist es schon so, dass der Mensch ohne die Unterstützung des Automaten in vielen Fällen auch gar nicht mehr entscheidungsfähig wäre. Also wir haben ja dieses kooperative Cockpit-Konzept mittlerweile, wo der Automat dem Menschen erklärt, was los ist im Flugzeug, gerade im Fehlerfall. Vielleicht können wir das gleich nochmal diskutieren. Ja. Ich sage erstmal vorher nochmal, grundsätzlich ist es so, man muss den Menschen erstmal drin haben, weil es gibt immer noch Situationen, wo der Automat völlig überfordert ist. Ich sagte ja schon mal, wir wissen heute sehr genau, wo die Stärken des Menschen und wo die Stärken des Automaten liegen. Mhm. Und es ist de facto so, der Mensch kann durch den Automaten nicht vollständig ersetzt werden. Es gibt einfach Situationen, die erfordern sehr schnelle, scharfe Mustererkennungen in unscharfen Situationen, ja. Und da ist der Automat nicht drauf trainiert. Mhm. Da kann ich ihm noch so viel Sensorik beistellen. Der schafft nicht, dieses Muster zu erkennen, jedenfalls nicht in dieser Scharfsinnigkeit. Und in der Zeit, genau. Ja. Das heißt, wir haben also ein Wechselspiel. Und die Herausforderung besteht darin, Automat und Mensch so in eine Kooperation zu bringen, dass sie sich nicht gegenseitig behindern oder dass sie sich, sagen wir mal positiv ausgedrückt, gegenseitig verstehen. Ja. Und das ist eben das Thema Semantik beispielsweise. Also das, was der Automat auf seinem Display da rausgibt oder vielleicht auch durch Sprachcomputer, muss der Mensch verstehen können. Umgekehrt muss der Automat verstehen, was der Mensch für Intentionen hat. Und es muss auch wieder solche Ausweichfunktionen geben. Also wenn beide sich nicht verstehen, muss man auch sagen können, komm, lass uns in einen anderen Mode schalten, wo wir uns hier wieder verstehen oder so etwas. Also es gibt ganz klare Regeln, wo man sagt, hier ist der Mensch mit seinen Wahrnehmungsinstrumenten und hier ist der Automat. Und wir müssen die beide in einen Handshake bringen, dass sie beide ihre Aufgaben, nämlich der Automat sozusagen diese ermüdungsfreie, schnelle Rechnen komplexer Funktionen und so weiter und der Mensch eben dieses Planen, Zielverfolgen, ja, kreatives Ausweichen, Suchen neuer Wege, wenn irgendeiner nicht funktioniert, der vorgegeben ist und so weiter. Dieses Wechselspiel, das muss organisiert werden. Und das war früher so, dass man sagt, wir bauen da einfach mehr Automatik ein. Und das ist der falsche Weg. Denn dann versteht der Mensch irgendwann nicht mehr, was der Automat macht, und macht nur noch Fehler. Er handelt falsch. Und deshalb hat man heute sogenannte kooperative Konzepte, wo der Automat erklärt, was er gerade macht und der Mensch sagt, ah ja, alles klar. Und damit sehr stark in der Lage ist, bis ins Detail zu verstehen, in welchem Zustand er sich befindet und sein Flugzeug und was auch immer oder Bahn und dann korrekt handeln kann. Die zentrale Herausforderung ist natürlich dann da fürs MMI, also für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, ne? Weil irgendwie muss die Maschine dem Mensch ja kommunizieren, was er gerade tut. Das ist ja nicht so ganz einfach, wenn die Maschine eben gerade was sehr Kompliziertes oder Komplexes tut. Das ist die Herausforderung, genau. Deshalb braucht man trainiertes Personal, die eben in der Lage sind, mit dieser Semantik umzugehen. Also wie gesagt, da wird sehr stark dran gearbeitet. Wie muss die Semantik sein? Das sind natürlich Bilder zum Teil, Video, Voranzeigen. Voranzeigen ist ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug, zu zeigen, hör mal, wenn du das noch 10 Sekunden so machst, dann landest du da. Ja, ja, ja. Dann sagt er, oh, lieber nicht. Ne? Also das kann man wunderbar, ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, aber eben auch Texte oder Checklisten oder so etwas, die dann korrekt durchgearbeitet werden können. Und da sieht man eben auch schon mal den Unterschied zwischen Automobil und Flugzeug. Erstens eine andere Zeitkonstante. Während des Fluges hat man mehr Zeit. Man hat 3 Dimensionen, wo man ausweichen kann. Die Verkehrsdichte ist gering. Und die Leute sind trainiert. Wenn man die gleichen Prozeduren im Auto ansetzen würde, die wären völlig undurchführbar. Klar, ja, Checklisten. Geht ja. gar nicht. Und ja. deshalb muss man im Automobilbau im Prinzip, wenn man jetzt die Automation weitertreibt und nie und verhindern will, dass der Mensch Fehlhandlungen durchführt, weil er den Automaten nicht mehr versteht, muss man in so eine kognitive Automation gehen. Mhm. Und das ist natürlich in ganzen Zahlen schärfer. Warum? Weil das Automaten sein müssen, die verstehen, was das Ziel ist und erkennen. Also zum Beispiel Ziel könnte sein, eine bestimmte Mission zu erfüllen. Ja, im Militärischen ist das Mission Accomplishment beispielsweise. Ja. Oder im zivilen Fliegen ist Sicherheit. Ne? Und jetzt stellt er plötzlich fest, Sicherheitsziel ist nicht mehr gewährleistet, weil zum Beispiel die Verkehrssituation sich völlig geändert hat oder bestimmte Systeme ausgefallen sind und so weiter. Und bei dem trainierten Piloten fängt er jetzt an, bestimmte Prozeduren durchzuführen, um dieses Ziel wieder zu realisieren. Wenn ich das im Automaten überlasse, muss der genau genommen jetzt anfangen, neu zu planen. Mhm. Also erstmal zu analysieren und dann neue Pläne aufzustellen und die dann zu exekutieren. Und das ist eine ganz andere Automatenaufgabe, als sie heute durch. Also sozusagen bildlich gesprochen, im allereinfachsten Fall ist der Automat einfach ein Regler, der über ein paar Trägheitssensoren guckt, ob das Flugzeug gerade ausfliegt und über ein paar PID-Regler das Flugzeug halt gerade ausfliegen lässt. Und der kann auch durchaus erkennen, Störungen. Dass bestimmte Situationen sich geändert haben, aber dann exekutiert er fest vorgelegte Pläne. Also ja. ein ESP zum Beispiel, so ein elektronisches Stabilitätsprogramm im Auto ist ein gutes Beispiel. Normalerweise soll die Bremsfunktion an den Rädern dafür sorgen, dass die Räder alle gleichmäßig bremsen, wenn ich auf die Bremse trete. Ne? Mhm. Erkennt er aber, das Auto schleudert und dann fängt er plötzlich an, differenziell zu bremsen, ja. ne? und zwar automatisch, um das Auto wieder zu stabilisieren. Und da sieht man, jetzt erkennt der Automat, die Situation hat sich geändert und jetzt muss ich mich entsprechend verhalten. Und da sieht man übrigens auch schon den Sicherheitsaspekt. Wenn diese Funktion aktiviert würde in der Normalsituation, ja. dann hätte ich ein Problem. Ne? Also ist diese Funktion schon eine äußerst sicherheitskritische. Und das haben wir im Flugzeug natürlich auch. Wir haben also Protections, nennt man das. Mhm. Also wenn das Flugzeug in einen überzogenen Zustand kommt, ja. dann weicht der Automat von den Grundregeln ab und exekutiert andere Regeln. Aber die sind im Prinzip vorgegeben. Er ist aber nicht in der Lage, jetzt zu sagen, da kommt jetzt auch was auf mich zu, gewissermaßen, eine Schleudersituation oder so etwas. Jetzt lege ich mir doch schon mal neue Regeln fest, wie ich da jetzt rauskomme oder so etwas. Zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt plötzlich anfange, an der Lenkung schon mal automatisch zu drehen und gleichzeitig differenziell zu bremsen oder so etwas. Das wäre ein kognitiver Automat. Oder sagen wir mal, ich habe eine Kollisionssituation und laufe da auf einen Betonklotz zu oder so etwas. Dann kann ich natürlich sagen, gut, dann brems mal. Wenn dieser Betonklotz aber kein Betonklotz ist, sondern Mensch, dann würde Mensch sofort sagen, nee, da gehe ich doch lieber auf die Wand zu oder so etwas. Wodurch entscheidet jetzt ein Automat, welche Situation das ist? Ja. Das ist kognitives Automatisieren. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt und eine andere Kategorie, das einem Automaten beizubringen als voreingestellte neue Regeln, die jetzt sich auf eine bestimmte auch voridentifizierte Situationen beziehen. Das haben wir alles heute im Griff. Das sind die Protections. Ja. Ne? Aber das wäre der nächste Schritt hier. Kann man das so sagen, dass in jenem Fall die Komplexität Betonung liegt auf Komplexität der Sensoreingaben größer ist und man es deshalb nicht so ohne weiteres verarbeiten kann? Oder ist das zu einfach gesagt jetzt von mir? Das ist zu einfach gesagt. Und zwar deshalb, weil es hier darum geht, Situationen zu erkennen, zu analysieren, daraus Schlüsse zu ziehen, da muss man sich fragen, wie macht der Mensch das? Zum Beispiel mit diesem Kollisionsfall, da steht ein Betonklotz oder ein Mensch oder so etwas. Ja. Oder ich weiche jetzt den Betonklotz aus, ich muss ja gar nicht unbedingt bremsen, sondern ich kann ja auch ausweichen, da steht der Mensch. Da entscheidet der Mensch ja ethisch. Das heißt, ich müsste dem Automaten jetzt quasi auch so eine Ethik mit einem. Das ganze künstliche Intelligenzzeug. Das ist schon etwas künstlich, also ziemlich ausgeführte Und das funktioniert ja nur, wie wir alle wissen, nicht so richtig toll. Aber wir müssen dran arbeiten. Ich sag mal, müssen wir jetzt irgendwann mal aufhören, den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Mhm. Wie gesagt, bei einem trainierten Personal ist das immer noch eine andere Geschichte. Ja. Aber bei einem untrainierten, oder wir müssen wirklich diesen Schritt machen in kognitive Automation. Mhm. Keine Frage. Ein Beispiel, ein relativ aktuelles Beispiel, an dem man diese ganze Thematik rund um Komplexität und deren Beherrschung durch den Mensch auch schön illustrieren kann, ist dieser Zwischenfall mit dem A380 in Australien vor nicht allzu langer Zeit, der ja kurz nach dem Start ein Triebwerk verloren hatte, also es ist explodiert. Und da war ja dann die Frage sozusagen für die Piloten, was funktioniert noch, was ist alles kaputt? Der Airbus hat das den Piloten entsprechend zu erklären versucht. Und es gibt da ein nettes Interview mit einem der mehrere Piloten, die da an Bord waren. Das war ein Checkkapitän, der da mit an Bord war. Ich tue den Link in die Shownotes mit rein, dass ihr das lesen könnt. Ja, wie stellt sich das aus Sicht des Systemingenieurs bzw. des Komplexitätsbetrachters dar, aus deiner Sicht? Ich habe das Interview auch gelesen. Ist ein ganz interessanter Fall. Und zwar zeigt es eigentlich, dass der Airbus 380 gar nicht so komplex ist. Und ich werde es gleich erklären. Also erstmal stellen wir Folgendes fest. Eine Triebwerksauflösung ist natürlich ein äußerst seltener Fall. Und die Flugzeuge sind auch dafür ausgelegt. Also man macht sogenannte Engine Burst Analysen, die davon ausgehen, dass Triebwerksteile mit höchster Energie durch alle Strukturbauteile des Flugzeuges durchschlagen können. Mhm. Und dabei natürlich Leitungen, sowohl Hydraulik wie Pneumatik wie Elektrikleitungen treffen können. Und damit natürlich erhebliche Anteile der Systeme lahmlegen können. Denn wenn elektrische Versorgungsleitungen getroffen sind, dann fallen jede Menge Computer beispielsweise aus. Ja. Oder Hydraulik, wenn die ein Leck hat, fällt das gesamte Hydrauliksystem aus und so weiter. Und genau das ist ja hier passiert. Also mit anderen Worten, das Triebwerk hat sich aufgelöst. Die Teile sind, es war also non-contained sozusagen, die sind aus dem Triebwerk hinausgeflogen und mit sehr hoher Energie durch alle Strukturbauteile des Flugzeugs, insbesondere die Tragfläche, sowohl in den Tank wie auch durch die vordere Tragflächennase, wo viele Leitungen laufen, durchgeschlagen und haben dementsprechende Schäden angerichtet, und zwar in erheblichem Ausmaß. Das ist natürlich eine Sache, die zunächst mal schon sagen wir mal, erstaunt, wie viele Systeme betroffen waren. Das heißt, hier muss vielleicht nochmal über die Integration nachgedacht werden. Das zeigt also, hier haben wir eine sehr hohe Zusammenballung von geometrisch insbesondere von Systemen. Und die führt eben in so einem Fall, wo Bruchstücke durch Strukturbauteile durchschlagen, zu erheblichen konzentrierten Folgeerscheinungen auf alle möglichen. Sind sie, glaube ich, ein Hydrauliksystem, zwei Elektriksysteme ausgefallen, das Fahrwerk, die Bremsen und so weiter, Flugsteuerungen degradiert. Also eine sehr große Liste. Es waren jetzt, glaube ich, 60 Fehlermeldungen in den ersten 30 Sekunden und dann nochmal 10 Fehlermeldungen danach. Fehlermeldungen heißt Meldungen, die das, das muss ich vielleicht dazu sagen, wie sowas funktioniert. Es gibt da eben dieses Flight Management System, ich glaube, das ist dafür zuständig, keine Ahnung, wo eben das Flugzeug letztendlich eine Liste von Fehlern ausgibt, aber eben auch Procedures an die Hand gibt, die man theoretisch verwenden sollte, um das dann zu kompensieren. Genau, das ist korrekt. Also ein Flugzeug ist aufgebaut, ein Cockpit, wie eine Leitwarte von einem Kraftwerk, wo eben in der Mittelkonsole Anzeigen sind oder Displays, die jetzt im Fehlerfall, aber auch im Normalfall natürlich, die den Systemzustand und den Gesamtzustand eigentlich des Flugzeuges darstellen und jetzt in diesem Fall natürlich die Fehlerzustände und gleichzeitig die entsprechenden Procedures, also eine Art Checkliste, rausgeben, nach denen die Piloten sich jetzt orientieren können. Und hier in diesem Falle war das so, das ist Electronic Centralized Aircraft Monitoring System, also ECAM nennt sich das. Und das hatte, wie gesagt, erstmal 60 Meldungen rausgegeben. Und diese Meldungen betrafen tatsächlich auch, ich will jetzt mal nicht sagen 60 ausgefallene Systeme, aber sagen wir 60 ausgefallene Funktionen. Mhm. Das ist schon eine Menge Holz. Ja. Das ist folgendes Phänomen. Ich habe ja jetzt das ganze Interview gelesen, wo der Checkpilot beschrieb, wie die jetzt damit vorangegangen sind und was dann passiert ist. Und das Phänomen ist, und das zeigt, dass der Airbus wirklich gut entwickelt ist, dass jede Maßnahme, die jetzt ergriffen wurde, zum Ziel geführt hat. Das heißt, das ECAM sagt, schalte mal den Computer runter, dann ist schon mal von mir aus die Treibstoffzufuhr da unterbrochen und es geht nicht mehr in das Leck da rein oder so etwas. Der schaltet weg. Genau das passiert. Er sagt, okay, mach das, Fire Detection oder Release Fire Bottle, und dann funktioniert das auch so. Das heißt, jede Handlung von diesen 60 wird ausgeführt und führt genau zu dem Ergebnis. Das heißt, das System ist schon ganz, oder das Flugzeug ist schon ganz schön entkoppelt entworfen. Also Komplexität ist eigentlich raus. Wenn es nämlich komplex gewesen wäre, wäre Folgendes passiert oder hätte Folgendes passieren können. Die führen jetzt eine dieser Maßnahmen durch, aber dadurch, dass alles miteinander verkoppelt ist und sich jetzt auch in einem nicht mehr nominalen Zustand befindet, treten jetzt plötzlich irgendwelche Effekte auf, die man sich vorher gar nicht vorgestellt hat. Mhm. Verkopplung von Treibstoffverlust und heißen Bremsen oder so etwas, da irgendwo Feuer entsteht und so weiter. Genau das ist nicht passiert, sondern die haben wirklich diese Checkliste Punkt für Punkt abgearbeitet und jeder Punkt ist genau zum gewünschten Ergebnis geführt. Mhm. Und das zeigt eigentlich, dass das schon die Komplexität ziemlich rausdesignt wurde. Mhm. Ich meine, das Interessante daran ist natürlich schon auch, dass sozusagen das kleinste Problem der Triebwerksexplosion die Tatsache war, dass nachher nur noch 3 Triebwerke produziert oder Schub produziert haben. Ne? Da muss man sagen, ja, das ist eine Verkopplung auch wiederum, ja. Ja. Ich sage ja, das ist insbesondere ein Integrationsthema. Also man macht während des Flugzeugs ein Element des Sicherheitsprozesses. Der Sicherheitsprozess schaut erstmal nach, welche Risiken, Hazards nennt man das ja, also welche Zustände, riskanten Zustände können existieren oder auftreten. Und wie muss ich jetzt mein Flugzeug oder meine Systeme entwerfen, damit diese Risiken nicht zur Katastrophe führen? Mhm. Das ist sozusagen dieses Wechselspiel zwischen der Risikoanalyse und der Sicherheitsmaßnahme, um dieses Risiko zu kompensieren, jedenfalls so weit runter zu kochen, dass ich keine Katastrophe habe. Ja. Das sind jetzt zunächst mal funktionale Geschichten, aber parallel dazu macht man dann immer diese sogenannten Common Cause und Zonal Analysis. Das heißt, wir untersuchen, was passiert, wenn dieses Risiko in einer bestimmten geometrischen Bereich passiert. Mhm. Also Beispiel der Concorde-Unfall, der hat ja von der Landebahn irgend so ein Metallteil aufgenommen. Dann ist der Reifen auseinandergeflogen und ein Teil des Bruchstückes des Reifen ist in die Tragfläche rein und hat dann den Treibstoff da entzündet und das Flugzeug ist im Feuer abgestürzt. Ja. Das ist natürlich ein Risiko, was denen wahrscheinlich sogar bekannt war. Mhm. Denn sieht man ganz eindeutig, es ist ein Designfehler. Ich meine, vom Reifen kann immer ein Stück wegfliegen. Ja. Und wenn es dann in die Tragfläche geht und dabei ein Feuer auslöst, ist es durchaus eine, und zwar geometrisch bedingte Risikosituation. Und die muss ich vermeiden. Und ich gehe mal davon aus, die werden Folgendes gemacht haben, weil es übers Design nicht zu vermeiden war. Die hatte eben diese breiten Tragfläche, wo diese Bruchstücke einfach reingehen mussten. Die werden wahrscheinlich vor jedem Flug die Reifen untersucht haben, um festzustellen, der Reifen, der wird den Start und die Landung ohne Schwierigkeiten überwinden. So kann man mit einer Wartungsaktion zum Beispiel das Risiko auch reduzieren oder minimieren oder das gleiche ausschalten. Was sie nicht getan haben, sie haben nicht jedes Mal die Landebahn oder die Startbahn untersucht und da lag jetzt dummerweise dieses Metallteil und das hat dann in dieser Verkettung zu diesem Unfall geführt. Also ein ganz eindeutiges Sicherheitselement ist Zonalanalyse, um zu sagen, wenn da jetzt irgendwas reingeht, da laufen da plötzlich 3 Hydraulikleitungen und die werden dann alle getroffen und dann nützt mir die ganze Redundanz nichts mehr. Ja. Dann stürzt mein Flugzeug auch so ab. Ja, ich meine, das hat man natürlich vor allem auch bei Militärflugzeugen, ne? Dass man dann natürlich guckt, wenn ein Triebwerk weggeschossen wird oder ein Höhenruder weggeschossen wird, das dann immer noch fliegt und so. Ja, genau. Also die haben ja noch eine viel höhere Integration. Ja. Und da nutzt man ja zum Teil sogar die Avionik als Schutzschild. Ne? Ja. Die Avionik ist so ausgelegt, die Gehäuse, dass die schussfest sind und dementsprechend also da verhindern, dass größere Schäden an Systemen oder Hydraulikleitungen und sowas entstehen. Gibt es ein interessantes Video bei YouTube, wo eine israelische F-15 mit einem Flügel nur noch gelandet ist. Und das hat deshalb geklappt, weil die Querruderfunktion bei der F-15 über differenziell gesteuerte Höhenruder funktioniert. Also ein Mensch kann das, glaube ich, nicht mehr fliegen. Das macht der Computer denn. Der F-15 ist noch relativ relativ mechanisch. Naja. Ist der Pilot gewesen. Ja, wahrscheinlich. Vor langer Zeit in dieser Episode hast du irgendwann mal erwähnt, dass man natürlich auch beim Design der Systeme idealerweise diese potenziellen Fehler und Komplexitätsproblematiken erkennt und dann da was dagegen tut. Lass uns also mal ein bisschen über die Entwicklung von komplexen Systemen reden. Und der Begriff, der da natürlich sofort einfällt, ist Systems Engineering. Vielleicht willst du den mal kurz definieren. Genau, ja, es ist natürlich so, dass mit der zunehmende Komplexität der Systeme an sich auch der Entwicklungsprozess komplexer geworden ist, ist sowieso immer ein Spiegel. Ja. Also wenn ich ein komplexes Auto oder Flugzeug oder ein U-Boot oder was entwickle, ist das mit einem anderen Entwicklungsprozess verbunden, als wenn ich eine Konservendose entwickeln will. Es ist auch anspruchsvoll. Ich sag mal, so ein Goldlack in einer Konservendose, der so 20 Jahre korrosionsfrei halten muss und so weiter, ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Aber es ist eben ein anderer Prozess, der ist sicherlich schlichter, als wenn ich, wie gesagt, ein Flugzeug oder ein U-Boot oder was entwickle. Und das haben wir auch festgestellt, ist ein Phänomen, das ist quasi ein Spiegel. Je komplexer die Systeme werden, desto komplexer müssen auch die Prozesse werden. Lässt sich auch leicht erklären, weil je mehr Verbindungen und Links ich habe, was ja ein Zeichen der Komplexität ist, desto mehr muss ich auch mit meinen Werkzeugen, mit denen ich dann entwickle, diese Links abbilden und berücksichtigen. Das heißt, wir haben eben heute eine sehr stark gekoppelte Welt der Werkzeuge, Simulation, Sicherheitsanalysen, Konstruktionen, Geometrie und so weiter. Und durch Einführung dieser Werkzeuge entsteht auch gewissermaßen so ein Automatismus oder so eine Automatik im Entwicklungsprozess. Wir haben im Prinzip auch hier wieder einen Spiegel eines Cockpits, wenn man so will. Da wo jetzt der Mensch sich den Automaten und Assistenzfunktionen im Cockpit gegenüber sieht, sieht sich der Entwickler heute Assistenzfunktionen in Form von automatisierten Entwicklungswerkzeugen gegenüber, die er übrigens auch in ihrer Funktionsweise nicht mehr unbedingt versteht. Ja. Also eine Simulation, die kann man noch irgendwie plausibel nachvollziehen. Aber so ein Model-Checker, der sagt dann, ja, alle Zustände sind in Ordnung. Das kann ich glauben oder nicht. Ne? Okay, lass uns da mal gerade mal zwei, drei Schritte zurückgehen, weil du gerade schon Model-Checker sagtest. Also ich kann ja, wenn ich so einen Airbus entwickle, so eine Flugsteuerung, dann fange ich natürlich nicht an zu löten und mir einfach mal so einen Prototyp da irgendwo auf den Tisch zu stellen, sondern ich versuche, das System zu beschreiben, man nennt es dann ja eben Modelle, und damit dann möglichst viele Aussagen zu treffen, bevor ich das System tatsächlich zusammenlöte, also jetzt löten im Sinne von Hardware bauen. Also da kommt der Begriff des Model-Based Design ins Spiel. Willst du da ein bisschen drüber reden? Weil die spannende Frage ist ja, wenn ich ein Modell meines Systems definiere, um darauf dann Aussagen über die Funktionalität und Sicherheit des Systems zu machen, dann muss ich erstmal das richtige Modell finden. Richtig, das ist die Kunst natürlich. Ich bin bei der, also erstmal Modell heißt immer eine Abstraktion der Realität. Mhm. Ist ja die Zielsetzung, von der Realität mehr zu verstehen und vor allen Dingen zu antizipieren. Ein Modell ist im Prinzip oder eine Simulation, eine Antizipation der Zukunft. Ja. Ich baue das Ding ja quasi schon virtuell auf. Und der Gag ist sogar, ich baue es so auf, dass ich tiefer reingucken kann als hinterher in der Realität. Mhm. Denn in einem Systemmodell kann ich ja über einen Computer beispielsweise, wenn ich das dann mal simuliert habe, jeden inneren Zustand im Prinzip angucken. Versuch das mal in der ausgeführten Realität. Da brauche ich Sensoren ohne Ende. Ja. Also mit anderen Worten, bin ich sogar als Entwickler wissender über das System als hinterher der, der es betreibt. Das ist der große Vorteil. Das heißt, ein Modell, Abstraktion der Realität und ist normalerweise so aufgebaut, dass ich gewissermaßen bei den Komponenten anfange und sage, ich baue mir jetzt erstmal so die Komponenten, nochmal Aktuatoren, Sensoren, was weiß ich, Computer und so weiter zusammen, simuliere die alle für sich oder Modell bilde die erstmal für sich und dann schalte ich sie so zusammen wie in der Realität. Mhm. Das ist auch wunderbar. Nur in der Regel muss man dazu schon Kompromisse eingehen. Also ich muss schon dafür sorgen, dass das Modell nicht zu kompliziert wird. Das heißt, ich lasse Dinge weg, wie zum Beispiel Reibungen, Temperatureinflüsse und solche Dinge. Die sind aber in der Realität, sind die real, klar. Ja. Ja. Das muss ich auch wissen und das muss ich als Modellbilder, muss ich das abschätzen, ob das zulässig ist oder ob ich da möglicherweise eine unzulässige Vereinfachung mache. Und das sind dann wieder Hidden Links. Ne? Wenn so eine Temperatur, wie hier bei Reaktorunfall Tschernobyl, dann plötzlich virulent wird und mir meine gesamte Mechanik da lahmlegt und so weiter und die ganzen Kühlprozesse, dann ist es fatal, wenn ich diese Temperatureinflüsse übersehe. Genau. Also den Temperatureinfluss zum Beispiel auf die Führungsrohre der Regelstäbe. Ja. Den hätte man einprogrammieren müssen in das Modell. Ja. Das zeigt halt die zentrale Problematik. Ne? Wenn ich alles einbaue, ist es zu kompliziert, um damit irgendwas zu tun. Und wenn ich Dinge weglasse, besteht die Gefahr, dass ich relevante Dinge weglasse. Korrekt. Das ist die große Kunst. Kunst, wenn man Modellbildung betreibt und Simulation, dass ich immer eins im Sinn habe, genau genommen, und sage, okay, lass uns mal das erstmal weglassen und mal gucken, wie das überhaupt zusammen, und dann gucken wir vielleicht mal im gesonderten Modell und dies und das. Ja. Und lassen andere Dinge weg, in der Hoffnung, dass sie entkoppelt sind. Ja, ja, ja. Das ist eine Methode. Die andere wäre aber, und das ist eine Methode, die wir im Augenblick gerade anfangen zu entwickeln, ist einfach zu verhindern, dass diese Effekte auftreten. Also ich sag's mal jetzt im konkreten Beispiel. Ich nehme jetzt eine Komponente, die hat wegen mir Temperatureinflüsse oder so etwas, die ich eigentlich gar nicht haben will oder die ich vielleicht auch gar nicht berücksichtigen will. Dann kann ich aber Folgendes machen, dass ich sage, okay, ich baue jetzt die Komponente so auf, dass dieser Temperatureinfluss kompensiert wird oder gar nicht erst auftritt. Ich könnte ja zum Beispiel mit einer Kühleinrichtung versehen oder so etwas. Das heißt, ich baue mir denn die Komponente schon so auf, dass ich diesen Effekt rausrechnen kann. Oder ein typisches Beispiel damals war Haftreibung. Wenn man so mit billigen Aktuatoren arbeitet, da hatten die immer meistens ziemlich viel Haftreibung aufgrund der Fertigungsprozesse. Ja. Und dann sagen wir, gut, aber diese Haftreibung, die will ich einfach in der ganzen Regelgesetz nicht mit drinne haben. Und dann hat man so einen kleinen Jitter überlegt oder unterlegt, wo also dieses Öl so mit so kleiner Hochfrequenzamplitude überlagert wurde. Und dadurch schwangen die Kolben immer so ein bisschen und die Haftreibung war weg. So kann man die Dinger, die nichtlinearen Aktuatoren sehr stark linear machen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Das nennt sich dann Contract-Based Design, genau genommen. Das heißt, ich statte die Komponente mit einem bestimmten Vertrag aus und der Vertrag sagt, diese Komponente kann nur die und die Zustände einnehmen, beziehungsweise hat dies und jenes Verhalten und das garantiere ich. Man muss dann allerdings auch technische Einrichtungen dafür schaffen, dass diese Garantie eingehalten wird. Ja. Und das muss rein konstruiert werden. Also im Prinzip, was man macht, ist so eine Art, also in der Software würde man sagen, Information Hiding, Blackboxing. Ja? Also man definiert quasi eine Blackbox, charakterisiert deren extern sichtbare Eigenschaften und so macht man das mit den ganzen Blackboxen im System und dann wird man quasi in dem Gesamtmodell des Systems nur noch diese Blackboxen miteinander in Bezug setzen. Genau. Die Problematik ist aber natürlich sicherzustellen, dass sich das Innenleben der Blackbox so verhält, dass es zu dem, was die Box nach außen behauptet, tatsächlich passt. Genau, dazu muss man dann entsprechende Konsistenzanalysen machen oder Satisfaktionsanalysen. Mhm. Also es ist natürlich ein Prozess, der dahinter steht. Wenn man eben sein System dann aus diesen gesicherten Komponenten aufbauen will, dann muss eben auch durch den Prozess sichergestellt werden, dass diese Komponenten diesem Kontrakt oder diesen Zusagen entsprechen. Und was man da natürlich dann wahrscheinlich macht, also ich gehe mal davon aus, dass das auch da weiterhin so gemacht wird, dass man ein System natürlich hierarchisch runterbricht. Das heißt, eine solche Blackbox besteht intern wieder aus zusammengeschalteten anderen Blackboxen, die auch wiederum ihre eigenen Contracts haben. Das ist korrekt. Also die Granularität kann beliebig sein oder muss dementsprechend gewählt werden. Also es ist sogar sehr empfehlenswert, mit relativ kleinen Komponenten anzufangen. Gerade bei Embedded Systems ist ja sehr schnell die Anzahl der möglichen Zustände sehr groß. Ja. Und deshalb sollte man eigentlich möglichst mit kleinen Komponenten anfangen, wo man die Anzahl der Zustände noch relativ gut kontrollieren kann. Ja. Also der Witz ist eigentlich immer Folgendes. Ich muss mir darüber im Klaren sein, welche Zustände will ich haben und welche Zustände will ich nicht haben oder darf ich es gar nicht haben. Und da muss ich einen geschlossenen Ring gewissermaßen legen, der die Grenze definiert zwischen den gewünschten Zuständen und unzulässigen Zuständen. Ja, ja, ja. Und dieser Ring ist im Prinzip Monitoring. Ja, also das heißt Überwachungseinrichtungen oder eben Schutzeinrichtungen, die einfach verhindern, dass bestimmte Zustände auftreten können. Also vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt so ein Modell habe und mal angenommen, es ist richtig, also sprich, ich habe nichts Wesentliches vernachlässigt, was kann ich dann damit tun? Ich kann simulieren, das heißt, ich kann es quasi laufen lassen und zum Beispiel von Hand an irgendeinem Sensor wackeln und gucken, was passiert, richtig? Ja, klar. Ich könnte, wenn ich das aufgebaut habe, meinst du jetzt? Nee, auch in Software schon. Also ich kann das System tatsächlich simulieren, mach dann von mir aus irgendwo einen kleinen Schieberegel auf den Bildschirm und kann jetzt mal sozusagen an den bei dem Airbus mal an der Fahrwerksbelastung rumdrehen und an der Drehzahl von meinem Rad und mal gucken, ob das System mir jetzt erlauben würde, den Schubumkehrer auszufahren oder nicht. Korrekt, ja. Also so macht man es ja im Prinzip. Also ich habe ja, wenn die Simulation dann läuft, dann fange ich ja an, das System durch alle möglichen Betriebszustände durchzusimulieren, ja. Festzustellen, tut es dann so, oder ich formiere es auch durch nicht zulässige Betriebszustände. Genau. Nur der Gag ist natürlich, bei komplexen oder umfangreicheren Systemen bin ich gar nicht in der Lage, alle Systemzustände durchzuchecken. Ja. Da will ich ja bis zum St. Nimmerleins-Tag zugange sein. Und deshalb wendet man heute ja, sag mal, Model-Checking an. Was ist das? Das ist sozusagen der Umkehrschluss. Da überprüfe ich, ob mein Modell Zustände einnehmen kann, die ich nicht gewünscht habe. Also überprüfen nicht im Sinne von ausprobieren und mal gucken. Mathematisch, genau. Mathematisch exakt, also vollständig. Geht allerdings nur bei Zustandsautomaten. Ja. Siemens hat mal eine Variante entwickelt für hybride Systeme, also auch für analoge Anteile. Man hat dann sozusagen diesen analogen Signale hat man dann quasi in einzelne kleine Zustände zerlegt, ist aber natürlich sehr schnell an die Grenze gestoßen. Ja, vielleicht sollte man da dazu sagen, dass die also ich habe da nicht arg viel Ahnung davon, aber ich habe kürzlich ein Buch zu dem Thema gelesen. Also mein Verständnis ist, dass diese formalen Analysen, diese mathematischen Geschichten zwar im Prinzip funktionieren, aber ganz schnell an eine Skalierbarkeitsgrenze stoßen. Korrekt. Sprich, wenn der Zustandsraum zu groß wird, dann braucht es einfach viel zu lang oder geht einfach nicht mehr. Ist auch eine Frage der Granularität. Man muss es dann eben mit kleinen Komponenten machen und diese Komponenten dann wieder zusammenschalten, von denen man dann weiß, die können nur diese Zustände einnehmen. Ja. Und dann kann man natürlich da auch durchaus hierarchisch vorgehen und dementsprechend auch größere Systemkontexte dann checken. Das heißt also, der Trick von diesem Contract-Based Design, über das wir gerade vorhin geredet haben, ist, dass man das System durch diese Contracts in Partitionen unterteilt, die ich unabhängig von den anderen mit solchen Analysemethoden dann angucken kann. Korrekt, genau. Und wie gesagt, und man eben durch den Contract sicherstellt, das heißt, der Contract ist im Prinzip eine formale Geschichte. Klar. Die zwingt den Entwickler dazu zu sagen, jetzt bau deine Komponente so auf, dass genau nur diese Zusagen, die der Contract da gibt, eingehalten werden. Ne? Der sagt also, ich bin eine Komponente und ich leiste die und die Dienste oder ich gebe die und die Signale ab und nur die Signale unter den und den Randbedingungen. Und wenn diese Randbedingungen nicht erfüllt sind, dann mache ich das. So, und jetzt muss der sozusagen, der Designer muss dafür sorgen, dass die Komponente genau diesen Zustand oder diesen Vertrag und diese Zusagen und Randbedingungen einhält. Und das kann ich eben gegebenenfalls wieder dadurch erreichen, dass ich die Komponente runterbreche in weitere Komponenten und da wieder das gleiche Korrekt. Verfahren anwende. Ja, genau. Also, oder wenn ich es hierarchisch von Bottom-up mache, dann fange ich mit kleinen Komponenten an, baue das zusammen und weiß immer ganz genau, diese Komponente ist jetzt wie ein Ziegelstein. Ja. Die hat nur drei Eigenschaften und innen drin ist irgendwas gemacht, die dafür sorgen, dass diese Eigenschaften auf jeden Fall eingehalten werden. Ja. Und dann kann ich natürlich extrem entkoppelt vorgehen. Genau. Das heißt, ich weiß ganz genau, da können keine Zustände, die können zwar intern vielleicht entstehen, aber die werden rausgefangen, werden erkannt und rausgefangen und die schlagen auch nicht durch. Das heißt, also eine Möglichkeit dann eben auch zum Beispiel sicherzustellen, dass das Innenleben zum Contract passt, wäre dann sozusagen innerhalb der Komponente wieder ein Monitoring fahren zu lassen, das Korrekt. Sagt, wenn der Wert größer wird als 25, setze ich noch 25. Genau, so ist das. Also man muss Protections einbauen und deshalb sage ich, der Contract ist im Prinzip nur eine formale Vorgehensweise. Eigentlich wird der Entwickler dadurch bewusst und gezwungen, eben Vorkehrungen zu treffen, dass diese Zusagen eingehalten werden. Mhm. Er muss technische Maßnahmen einfach ergreifen, also Monitoring oder von mir aus so ein Jitter, dass eben diese Haftreibung weg ist. Er sagt, diese Komponente verhält sich linear. Ja? Mhm. Und dann muss er dafür sorgen, dass die Haftreibung eben raus ist. Ne? Wie er das macht, ist davon noch nicht gesagt. Vielleicht ganz kurz, du hast vorhin davon geredet, dass das nur für Zustandsbasierte Systeme, also quasi diskrete Systeme mit benennbaren Zuständen funktioniert. So Model-Checking. Genau. Contract-Based Design funktioniert für alle. Okay, wie mache ich das bei einem kontinuierlichen Regler zum Beispiel? Indem ich zum Beispiel Grenzwerte abfrage oder irgendwelches Fehlverhalten erkenne oder solche Dinge. Also der Model-Checker kann wirklich nur in einem Automaten-Kontext feststellen, also die formale Analyse eingehalten werden und so weiter. Ja. Aber ein Contract, der sagt natürlich abstrakt, ja, dieser Regler, der wird bis zu der und der Temperaturgrenze vielleicht, wollen wir sagen, vernünftig funktionieren. Und jenseits der Temperaturgrenze wird er das und das machen. Mhm. Mhm. Kannst du eines der drei Beispiele, die wir vorhin so schön, das war also ne, Tschernobyl, Ariane 5, Warschau, Flugunfall, gibt es da ein Beispiel, wie das vielleicht hätte verhindert werden können, wenn man da contract-based designed hätte? Ja, bei der Ariane zum Beispiel hätte man die Navigationsplattform mit einem Contract ausstatten können und natürlich auch die Flugsteuerung und die Rakete selbst. Also ich sage ja, die Granularität ist beliebig. Fangen wir aber mit der Plattform an. Der hätte jetzt drin gestanden in dem Contract, diese Plattform liefert solide Signale nur bis zu einer Geschwindigkeitsgrenze von X. Mhm. Und ist auch 50 Sekunden nach dem Start noch aktiv und solche Geschichten. Das hätte notwendigerweise übrigens drin gestanden in dem Contract, weil der Contract im Prinzip eine Abbildung der Funktionen dieser Plattform, dieser Navigationssensorik da ist. Ne? Und er sagt natürlich, diese Sensorik funktioniert unter den und den Randbedingungen, also bis zu den und den Geschwindigkeiten, die Ariane-Rakete hier annehmen kann. Du hast eine Frage? Nee, ich wollte nur sagen, dass man so Contracts ja in zwei Richtungen interpretieren kann. Einmal als formale Beschreibung des tatsächlichen Verhaltens und andererseits als Limitierung des noch zu definierenden Verhaltens. Und in diesem Fall hätte man vielleicht einfach geschrieben, wie die existierende Plattform von der Ariane 4, wie die sich verhält und hätte quasi dieses Ding dann in die Analyse mit dem Rest der Ariane 5 reingegeben. Genau, so ist es. Und dann hätte man gleichzeitig die Ariane 5 beschrieben. Oder beziehungsweise, man hätte sie beschreiben müssen sogar. Genau, ja. Denn wenn man diesen Contract des Navigationssensors überprüft auf Konsistenz mit den umgebenden Komponenten, würde man vielleicht feststellen, dieses Geschwindigkeitslimit wird durch keine andere Eigenschaft der Rakete im Augenblick beantwortet. Mhm. Und dann ist der Entwickler gezwungen, dazu eine Aussage zu machen. Ja. Und dann wird er feststellen, oha, die Ariane 5-Rakete, die erreicht ja ihr Geschwindigkeitslimit oder dieses eben schon nach 30 Sekunden beispielsweise. Und dann hätte er jetzt die Möglichkeit gehabt, diesen Fehler zu kompensieren. Entweder, indem er die Navigationsplattform schon vor 30 Sekunden abgeschaltet hätte, also jetzt diesen Alignment-Mode wohlgemerkt, der ja im Prinzip der störende Faktor da war. Oder er hätte irgendwie dieses Signal vertikale Geschwindigkeit protected, ne? Dass wenn dies überschritten wäre nach dem Start, hätte man gesagt, egal, brauche keine Fehlermeldung mehr zu schicken. Oder er hätte sozusagen die Plattform schon vor dem Start abgeschaltet, ne? Ja. Also jetzt diesen Alignment-Mode. Ja. Das heißt, es gibt dann auch Werkzeuge, die sich sozusagen diese Contract Specifications angucken und sagen, hier verwendest du eine Größe, die niemand anderes berechnet oder genau. Hier passen irgendwelche Zahlenbereiche, Wertebereiche nicht zusammen. Genau, so wie der Contract gewissermaßen erstmal eine Satisfaktionsanalyse macht, ob sozusagen der Aufbau der Komponente diesen Contract erfüllt, macht man hinterher eine Kompatibilitätsanalyse und auch eine Dominanzanalyse. Nämlich, ob die Contracts in sich untereinander konsistent sind und ihre Fragen, die sie an den anderen stellen, auch beantwortet werden. Ne? Das muss man gewissermaßen machen in dem Zusammenhang. Wird es heute schon eingesetzt, dieser Ansatz, oder ist das so the next big thing? Das ist the next big thing, würde ich so okay. Sagen. Mhm. Wir haben es zum Teil schon gemacht im Rahmen der modularen Avionik. Ich habe ja mal in meinem Abteilung hat ja eine große Umwälzung im Rahmen der Flugsteuerungsrechner stattgefunden, indem wir die Rechner A standardisiert haben und mit mehreren Funktionen integriert haben. Also wo früher ein Rechner eine Funktion, ja. Hat man heute die Situation, dass man sagt, wir können bis zu 7, 8, 9 Funktionen auf einem Rechner unterschiedliche Kritikalität auch laufen lassen, durch strenge Partitionierung beispielsweise, das ist möglich. Und um das hinzubekommen, muss man natürlich auch sehr sorgfältig eben darauf achten, dass keine Hidden Links auftreten. Und da haben wir diese Komponenten, also diese Rechner, mit einem unglaublich exakten Handbuch, wie ich mal sagen, oder technischen Beschreibungen dargestellt und beschrieben. Und das ist im Prinzip so ein Contract. Das war nämlich im Prinzip die Aussage, wenn das Ding funktionieren soll, dann müsst ihr euch genau an diesen Vertrag halten. Und wenn das gemacht wird, dann garantieren wir euch, dass dieser Rechner oder diese Software, die dahinter liegt, auch exakt so funktioniert wie geplant. Mhm. Für die Softwerke unter den Zuhörern, das klingt natürlich auch ziemlich stark nach Pre- und Post-Conditions, die man ja auch in der Software, na, die Sprache Eiffel. Ja, genau. Na, das ist natürlich sicher komplexer, weil man bei natürlich viel komplexere auch Zustandsräume vielleicht beschreiben muss, aber die Idee ist natürlich die gleiche. Die Idee ist die gleiche. Also ich sage auch nicht, dass es ganz neu ist. Ja, man klar. kann auch sehr viele bestehende Methoden hier anwenden. Es ist im Prinzip ein Prozessthema, dass man sagt, wir müssen hier anfangen, nicht das bestehende Modell und von mir ist vielleicht auch den Prototypen gar, durch alle möglichen Konditionen durchzutesten, da kommen wir in den Wald. Das werden wir nie schaffen, weil wir können so viele Zustände. Nee, wir müssen einen Umkehrschluss machen, nicht über Analytik, sondern durch die Synthese. Wir müssen schon mal der Synthese anfangen, zu begrenzen und die möglichen Zustände einzudämmen. Das ist einfach die Aussage. Was sagt denn der Systemingenieur zu, also wir haben jetzt sehr viel über technische Systeme natürlich geredet, aber wenn ich mir heutzutage so das Steuersystem angucke oder, also nicht vom Airbus, sondern vom Staat, das Steuern, ne? Ah, ja. Oder auch vielleicht die Politik, wo alle möglichen Subventionen sich gegenseitig beeinflussen, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass da jede Menge Hidden Links existieren und kein Mensch mehr weiß, wenn ich das Kindergeld erhöhe, ob die Leute danach nicht doch weniger Geld haben, weil sie gleichzeitig 10 mal so viel Krankenversicherung zahlen müssen. Ja, oder? Das ist korrekt. Also das ist alles sehr selbstähnlich, völlig richtig. Das merkt man dadurch, dass irgendwelche Gesetze, die gemacht werden, nach einem halben Jahr schon wieder kassiert werden. Ja, oder zum völlig verkehrten Effekt führen. Da kommen jetzt plötzlich Folgeerscheinungen, die wir gar nicht so beabsichtigt haben. Genau, hier zum Beispiel jetzt mit der Bundeswehr, ne, dass jetzt die Wehrdienstpflichtigen nicht mehr eingezogen werden, oder es keine Wehrdienst mehr, keine Wehrpflicht mehr gibt. Ja. Plötzlich haben die Universitäten ein Problem, ne? Das genau. ist jeden Link, ja. ganz deutlich. Oder alle 4 Wochen irgendeine Änderung im Gesundheitssystem dazu führt, dass halt doch wieder teurer wird. Ja, genau. Also mit anderen Worten, man kann fast schon behaupten, die haben es nicht mehr im Griff, die überblicken ihr System nicht mehr. Das würde ich absolut so sehen, ja. Und die Empfehlung wäre eben mal ein bisschen wieder auf die Komponenten zu gehen und da eine Entkopplung herbeizuführen. Ne? Mhm. Ja, durchaus eine Empfehlung, ja. Wäre natürlich mal wirklich interessant, tatsächlich mal zu überlegen, wie man das in so einem Staat tatsächlich machen könnte. Also wie könnte ich möglicherweise wirklich solche Systems Engineering Werkzeuge anwenden, um zu versuchen, ein Steuer- oder Gesundheitssystem zu designen, das eben nicht diese Effekte hat. Ja, wäre eine gute Herausforderung. Ja, also. Ich glaube, wir hätten die Voraussetzungen dazu, hätten wir auf jeden Fall. Es fehlt, glaube ich, an der Bereitschaft. Mhm, ja, klar. Auch die Erkenntnis zu sagen, das ist wirklich sehr selbstähnlich und wir lassen uns doch mal solche Elemente anwenden. Ich meine, was man heute ja macht, ist zum Beispiel auch ISO 9000 im Gesundheitswesen, solche Dinge. Mhm. Da merkt man ja schon, dass so richtig industrialisierte Prozesse hier auch für den Dienstleistungsbereich greifen und durchaus erfolgreich. Ne? Mhm. Ja, eine interessante Diskussion. Okay, damit sind wir eigentlich durch mit dem, was wir geplant hatten. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Willst du noch irgendein Wort zum Sonntag, famous last words, irgendwas noch dazu sagen? Ja, ich glaube, es war schon sehr erschöpfend und ich denke auch für den interessierten Zuhörer ist durchaus sehr viel Wissenswertes rübergekommen. Ich weiß nicht, ob wir am Anfang, als wir über das Komplexitätsthema gesprochen haben, ob ich da erwähnt habe, dass Komplexität oft eine Wahrnehmung ist, die nicht unbedingt durch die Realität oder wenn man da aber tiefer eintaucht, gerechtfertigt ist, dass durchaus ganz einfache Systeme durchaus scheinbar komplexes Verhalten an den Tag legen können. Mhm. Also ein typisches Beispiel, so aus der Physik, ist das berühmte Drei-Körper-Problem, ja. wo eben drei Körper gravitatorisch wechselwirken. Wenn man sich die Differentialgleichung dazu anguckt, die sind die relativ einfach und auch verständlich. Aber das Verhalten dieses Gesamtsystems ist ausgesprochen komplex und chaotisch. Ein anderes sind die Räuber-Beute-Beziehungen von Lotka-Volterra, also die Rattenplage und so weiter, mhm. wo der Mensch, wenn er sich sozusagen dem Phänomen gegenüber sieht, zunächst mal sagt, oh Gott, das ist ja fast schon mystisch, göttlich und was weiß ich und äußerst komplex. Wenn man das Differentialgleichungssystem, das sind zwei kleine Differentialgleichungen gekoppelt, etwas nicht linear mit Multiplikationen drin, und die erklären das gesamte Verhalten. Mhm. Und ich denke, das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man von Komplexität spricht. Das, was wir als komplex empfinden und wahrnehmen, ist es gar nicht unbedingt, wenn man den Dingen auf den Grund geht. Und eigentlich die Empfehlung, die ich machen würde ganz zum Schluss, ist, es lohnt sich, den Dingen auf den Grund zu gehen. Mhm. Gerade auch in nicht-technischen Systemen, die ja oft auch so fürchterlich undurchsichtig und komplex erscheinen, lohnt es sich wirklich, den Dingen mal auf den Grund zu gehen, um dann festzustellen, und da habe ich ja nur wirklich 25 Jahre Erfahrung, wenn man mal erkannt hat, wie die Dinge zusammenspielen, und da ist auch Modellbildung und Simulation ein durchaus sehr, sehr effizientes Hilfsmittel, ja. Dann festzustellen, das, was ich als komplex empfunden habe, so in deiner Ausprägung, dahinter steckt gar nicht unbedingt so eine komplexe Welt, sondern die lässt sich durchaus beschreiben und auch sehr einfach beschreiben und auch verstehen. Mhm. Große Empfehlung zum Schluss, also zum Sonntag von mir aus auch, es lohnt sich wirklich den Dingen da auf den Grund zu gehen und mal nachzudenken und nicht nachzulassen, bis man die Mechanismen erkannt hat. Dann lösen sich sehr viele scheinbar zunächst mal unlösbare Probleme in Wohlgefallen auf. Mhm. Okay. Dann bedanke ich mich ganz furchtbar fürs Mitmachen. Ich fand es sehr spannend, mal wieder eine etwas, wie soll ich sagen, theoretischere Episode. Wir haben in letzter Zeit viele so große Maschinen, schnelles Schiff Sachen gemacht und das ist jetzt wieder ein bisschen mehr konzeptionell. Passt sehr gut rein. Ja, Markus, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr angenehm, dieses Interview. Wunderbar. Und ich glaube, es hat auch was gebracht. Hoffe ich auch. Das werden uns die Hörer bestimmt wissen lassen. Jo, da bin ich schon gespannt. Alles klar. Dankeschön. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. So, das war's. Wir bedanken uns natürlich nochmal ganz herzlich bei Henning Butz, der sich da viel Zeit genommen hat. Die Vorbereitung des Ganzen war auch mehr oder weniger sein Werk. Ich habe mich da an einen Foliensatz von ihm gehalten. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Burning bridges everywhere you go now. Never looking back to see the fire and smoke. There's a difference in the way things are now. And I know you haven't got a clue. Hey, hey, what do you gotta say now? Have they taken it all away from you? Well now, what are you gonna do now? Throw another match, turn your heels and head to. You're thinking about leaving this place. Where the hell you think you're going to? Do you think it gets any better? Running away, thinking you've made a move. Hey, hey, what do you gotta say now? Have they taken it all away from you? Well now, what are you gonna do now? Throw another match, turn your heels and head to. Burning bridges everywhere you go now. Never looking back to see the fire and smoke. There's a difference in the way things are now. Seems like I'm the only one who knows. Hey, hey, what do you gotta say now? Have they taken it all away from you? Well now, what are you gonna do now? Throw another match, turn your heels and head to. Hey, hey, what do you gotta say now? Have they taken it all away from you?